Sonntagavond, 18 uur, die Affe aus der Weltraum sind da. Hallo. Schönen guten Abend, hallo. Was ist das Gegenteil von Krieg? Nicht Frieden, sondern Party. Heute ist der Welttag der Party, also feiern wir eine Party zusammen. Herzlich willkommen. Okay. Bin nur ich das oder ist Welttag der Party an einem Sonntag einfach eine scheiß Idee? Der müsste doch Freitag oder Samstag sein. Ja, kennst du doch. Thema reinfeiern, ne? Ich denke mal, es haben ja viele Leute gemacht. Ja, kannst du natürlich machen. Um die neuen Freiheitsrechte, die neuen, in Anführungszeichen, Freiheitsrechte zu genießen. Hm. Ich habe vorhin ein Video gesehen, wo sie wirklich einen Countdown gemacht haben in irgendeiner Kneipe und sich dann alle die Masken vom Gesicht gerissen haben und zu I Was Looking for Freedom von David Hasselhoff getanzt haben. Das war irgendwo in Niedersachsen. Ich sag's nicht. Ja, und am Montag schießen die Umsätze von Odol Mundspray wieder in die Höhe, weil ein Phänomen wiederentdeckt wird, dass andere Leute Mundgeruch haben. Die Bild-Zeitung hat doch gesagt, dass alle Preise am Montag in die Höhe schießen. Die größte Preiserhöhung. Ja, Aldi geht mit starken Schritten voran und alle ziehen mit. Aber gut, besser Preise hoch als Regale leer. Hm? Hatten wir aber auch schon am Wochenende ein bisschen. Ja, Regale leer haben wir hier bei Öl und Mehl sowieso. Ja, pst, das darfst du nicht sagen. Hallo. Verschiedene andere Löcher gab es da auch. Ich weiß nicht genau, was da drin stand vorher. Knoppers waren es nicht. Oh, scheiße Werbung. Oh. Schleichwerbung, oh mein Gott. Hat der Rechtsstaat versagt? Fangen wir in diesen Hungerzeiten doch vielleicht mit jemand an, der wohl genährt ist. Oh ja, der Fall Drachenlord. Hat der Rechtsstaat versagt? Hätte der auch vielleicht eine Kochshow machen, wa? Tja, nach einigem Hin und Her ist es ja, hatten wir ja schon drüber gesprochen, der Rainer muss doch nicht rein. Der darf draußen bleiben und darf weiterfahren. Ja. Winkler ist zum Hauptprotagonisten in dem wohl größten Cybermobbing-Fall Deutschlands geworden. Ja. Cybermobbing, ja. Okay. So eine ich meine, wir kennen ihn alle, ja, und man kann wirklich geteilter Meinung sein, ist er jetzt schuld an seiner eigenen Situation oder sind die Leute schuld, die ihn halt auf den Pelz gerückt sind? Das Dorf hat ja abgestimmt und hat gesagt, der ist selbst schuld daran. Ne? Die Geister, die er gerufen hat, die sind alle zu uns gekommen auf die Schanze und jetzt können wir nicht mehr draußen im Garten sitzen. Aber gut, vielleicht kehrt da jetzt ein neuer Frieden ein, der Bergfrieden auf der Schanze oder so, nachdem das Haus jetzt abgerissen ist. Oder war das so ein Meme? Oder ist das Haus schon abgerissen? Das ich dachte, das abgekauft oder was, ne? Also das Dorf hat ja aber die neuesten Entwicklungen zum Thema Drachenlord, die müsste ja eigentlich unser Lokalreporter Mammon uns geben können. Wieso, ist er hier im Dorf oder was? Ja. Wusste ich nicht, ne? Angeblich hat er nämlich jetzt eine Freundin. Ach so. Und ist in Dortmund bei der Freundin. Aha. Ja, ist ja cool, dann läuft dem bestimmt demnächst über den Weg. Ja, kannst du ihn vielleicht für einen Stream klar machen? Ja, ich mal versuchen, klar. Weltexklusiv. Muss ich nur gucken, wo die Traube der Leute gerade ist. Ja, war wohl schon richtig was los auch. Also, ich fand das noch lustig, als irgendwie die Leute bei ihm so Poster gekauft haben oder irgendeinen Scheiß oder sind mal da vorbeigegangen, irgendwie am Sonntag als Spaziergang oder so. Aber dieses provozieren, dieses Dreck auf sein Haus schmeißen, dieses ganze Belagern mit größeren Meuten da, wie das jetzt wohl bei seiner Freundin jetzt der Fall war, ist doch nur wirklich, also ja. Ja, und man muss bei aller Liebe muss man wirklich sagen, also bei aller Liebe zum Helden, muss man wirklich sagen, man kann es ihm nicht selber in die Schuhe schieben, ja, ich meine, ja, aber er heizt es halt immer niemand wieder. Es wurde niemand gezwungen, zu ihm zu fahren. Es wurde niemand gezwungen, da Terror zu machen im Dorf. Es wurde niemand gezwungen, gegen ihn vorzugehen. Und das wurde ja gerichtlich so gesehen dann auch anerkannt, dass er quasi so weit getrieben wurde, bis er irgendwann gebrochen war und halt Gegenmaßnahmen ergriffen hat, in Anführungszeichen. Das wurde ja. Ja, das Ding ist, aber du kannst halt nicht einfach jemanden mit einer Taschenlampe ins Gesicht schlagen oder einen Backstein nach ihm werfen. Egal, also ist meine Meinung. Wie gesagt, man darf halt nicht vergessen. Auf gar keinen Fall. Ich sage ja, es wurde juristisch gewürdigt, dass er zum Wahnsinn getrieben wurde. Naja, gut. Es ist ja nicht so gewesen, dass er Leute geschlagen hat und deswegen sind alle hingefahren. Von den Leuten haben ja auch Strafen bekommen wohl, ne? Ja, eben. Ich weiß ja nicht, wie genau du das verfolgt hast. Preis A, sind halt Leute schon verurteilt worden und B, ist ja dieser Freispruch, oder nicht der Freispruch, ist ja diese weitere Bewährung eigentlich fast vollständig darauf zurückzuführen, dass einer der Geschädigten, nämlich der die Taschenlampe ins Gesicht gekriegt hat und beim letzten Mal noch das traurige Opfer gegeben hat, sich diesmal vor dem Laden mit Pfefferminzlikör ins Koma gesoffen hat, noch bevor der die Verhandlung anfing und dann halt auch trotzdem im Zeugenstand erschienen ist. Und wie das ausgegangen ist, kannst du dir denken. Und das war eigentlich das schwerste Delikt in der ganzen Sache. Und deswegen steht am Ende halt was anderes als bei der normalen Verhandlung in der Berufungsverhandlung, nämlich eine weitere Bewährung. Ja. Was ich noch zu bedenken geben wollte, ist, dass der Mann halt sein Geld damit auch verdient, mit genau diesem Hate. Also, weil ohne den Hate würde er nicht die Kohle verdienen, die er in den letzten, was weiß ich, 4 Jahren verdient hat. Und deswegen hat er auch immer dafür gesorgt. Ich meine, er hätte ja schon lange irgendwie ein weniger aggressives Fahrwasser nehmen können, die Hater nicht mehr so thematisieren oder ähnliches. Und dann wäre das auch zurückgegangen, denke ich. Der Hate wäre dann weniger geworden. Aber das ist ja auch juristisch gewürdigt worden, dass es die einzige realistische Einnahmequelle war, die ihm blieb. Also ja. Ja, aber guck mal, ich meine. Ich sag ja nur, was juristisch gedacht wurde. Ja, aber ich kann ja auch nicht. Wie viele Leute würden sagen, ja, wenn ich Straftaten begehen könnte, dann könnte ich irgendwie auch das Geld verdienen, das ich brauche. Also das ist irgendwie mir nicht klar, warum das. Die Straftat hat glaube ich eine Folge oder nicht von der ganzen Geschichte. Also wenn jetzt dann warum nicht belagert wurde, dass er nur diesen Kanal hat und keine andere Chance. Chance ist vielleicht irgendwie falsch, aber so das was am etabliertesten ist bei ihm, ne, so ein bisschen das. Oder? Ja, aber es gibt ja auch genug Leute mit seiner Bandbreite an Fähigkeiten, die zum Beispiel Kugelschreiber in Heimarbeit zusammenschrauben. Weiß ich nicht, ob das so weit geht. Aber ja, sicher. Es gibt doch Leute, die sind dann voll arbeitslos. Also, ja, kann auch sein, aber nein, nur das geht dann bei ihm auch nicht. Er hat ja die Kohle gekriegt von dem Dorf für das Gelände, denke ich mal. Für den Grundstück. Das ist doch schon lange weg. Der hatte hohe Schulden, der hat sich dieses tolle Auto gekauft, eine VR-Brille, eine teure Grafik. Wenn er einen staatlichen Anspruch hat oder so, also einen Anspruch an den Staat hat, dann kann er natürlich auch was anderes machen. Ja. Das Geld ist. Wenn er das nicht hat, ist das was anderes. Weiß ich nicht genau. Ne? Ja. Also die Moral von der Geschichte: Cyberstalking macht es nicht. Die Dynamik des virtuellen Geschehens erfordert ein effektives und frühzeitiges Eingreifen zur Gefahrenabwehr. Im Fall Winkler hätte durch präventive polizeiliche Maßnahmen im digitalen Raum beispielsweise verhindert werden können, dass dieser erst in den sozialen Netzwerken und dann offline zur Zielscheibe wurde. Denkbar wären hier neben der frühzeitigen Identifizierung von Störern und damit verbundenen, gegebenenfalls digitalen, Gefährderansprachen, insbesondere die Löschung von Aufrufen zu Hass und Gewalt im Netz im Rahmen der polizeilichen Gefahrenabwehr. Also im Endeffekt, die Welt ist ein bisschen schöner geworden für uns alle, dank dem Drachi. Na, ich meine, wenn da jetzt die Leute aufs Dorf gefahren sind und haben da sich Pulks gebildet und das belagert oder so, dann hätte er natürlich wieder mal die Polizei anrufen können. Und die wären vielleicht auch mal gekommen und hätten die aufgeschrieben. Aber Mammon, du hast. Und so ist das passiert. Mammon, Vorsicht. Du scheinst nicht so tief drin zu sein in dem Spiel. Natürlich hat er die Polizei. Ja, ich stelle mir das jetzt so vor, wenn er irgendwo eine Wohnung hat und dann laufen da wieder Leute auf und dass dann die Polizei irgendwas machen müsste schon. Die Polizei hat schon in Dortmund. Die Polizei hat schon in Dortmund reagiert auf die Hater, die sich da versammelt haben. Das geht relativ schnell. Ich meine, der hat ja da auch. Ja, das passiert in Dortmund vielleicht schnell. Oder was passiert das auch in Altschauerberg schnell? Ne? Das ist ja die Frage. Der hat doch teilweise 10-mal am Tag die Polizei angerufen und die ist zu ihm gekommen oder auch nicht. Und das war ja einer der Punkte in dieser Verhandlung, war auch, dass er Polizisten halt beschimpft hat, dass die ihren Job nicht machen und was weiß ich. Also der das ist halt seine großartige Art, sich mit jedem zu verscheißen, der in der Sache irgendwie drinsteckt. Ob das jetzt die Leute sind oder die Polizisten, die ihm eigentlich helfen sollen, er verscheißt sich halt mit jedem. Das ist sein großes Talent. Ich bin gespannt, wie das jetzt mit seiner Freundin ausgeht. Wie lange die das aushält, bis der Code Midas wieder... Über dem Richter ist er auch einigermaßen scheinbar. Ja, kommen wir von dem einen nicht so schlauen zu den anderen nicht so schlauen. Vom Drachenlord zu den Jungsozialisten München hier in Gestalt von Benedikt Lang. Auf Twitter, die Jusos München haben gerade einstimmig beschlossen, wir fordern die Vergesellschaftung von Supermärkten. Es muss Schluss sein mit unfairen Produktions- und Arbeitsbedingungen. Lebensmittelversorgung muss demokratisiert und für alle Menschen günstig zugänglich sein. Das ist super. Und total logisch auch. Ne? Meine nächste Frage ist, heißen die dann wieder Konsum und Hau? Oder... Und wird es auch wieder Intershops geben, wo wir dann was aus dem Ausland kaufen, was weiß ich. Dann, wenn wir Devisen haben, können wir auch, was weiß ich, mal eine Dose Curry Paste holen oder eine Flasche Coca-Cola. Ansonsten gibt es halt nur, keine Ahnung. Also, waren das nicht mal die jungen Sozialdemokraten und nicht die jungen Sozialisten? Nee, ach, das waren schon mal die jungen Sozialisten. Die heißen die jungen Sozialisten. Ach so, ja. Auch obwohl sie die SPD, ja, ja. Das soll zeigen, dass sie nicht nur jung, sondern auch radikal sind. Also, ja, klar. Ja, ich weiß nicht, hast du den anderen Link mit reingenommen? Das war das Papier der Jusos München zu dieser Wayback Machine Link, den ich dir noch gegeben hatte. Okay, nee, dann habe ich das wohl verorgelt. Okay, ich kann ja mal kurz was draus vorlesen. Also man möchte, dass halt die Rewe, Penny, Kaufland, Lidl, Aldi, Edeka, Netto und Co., dass man die praktisch verstaatlicht, weil es 2,5 Millionen Menschen in diesem Land gibt, die nach deren Rechnung von Armut gefährdet sind und durch, ach, da ist es doch, und Ernährungsarmut riskieren. Es ist nicht akzeptabel, dass das Kapital einiger weniger auf Kosten der vielen weiter wächst. Die Versorgung der Bevölkerung mit existenziellen Konsumgütern darf nicht der Kapitalvermehrung dienen. Der Zweck muss der bezahlbare Zugang zu gesunden und ausgewogenen Lebensmitteln für alle Menschen sein. Also es darf keiner mehr was dran verdienen, oder was? Ja, nichts dagegen zu sagen, wenn Leute mal versuchen mitzureden oder so, aber ein bisschen schlau machen, oh, vorher wäre nicht schlecht, oder? Also, so, das ist mir ein Rätsel. Wie heute immer noch Leute aus einer Schule kommen können und glauben können, ja, wenn da keiner mehr was dran verdient, dann wird alles gut. Das ist so. Ja, und auch die Mentalität einfach so dieses Wegnehmen, ne? Dann verteilen wir es eben unter allen oder so. Ja, Neid spielt eine sehr große Rolle. Und ja, gut, ich meine, natürlich Lehrer spielt auch eine gewisse Rolle. Wenn die Lehrer sagen, ja, ne, Sozialismus ist gut, Internationale, schließt euch zusammen. Kein Gewinn, Gewinne privatisieren. Ich meine, dann sagen das die Schüler auch irgendwann, ne? Logisch. Ja, die kapitalistische Gesellschaftsform ausmachen, sozusagen. So eine, also, ja, kannst du auch eine Gesellschaft gründen und dann Gewinne verallgemeinern, also unter anderem aufteilen. Das geht ja schon. Es gibt ja auch Leute, die auf Aktien arbeiten oder sowas, ne? Oder Aktien als Lohn anerkennen oder so. Ginge ja auch, aber das wollen sie ja nicht dann durchdenken, das wissen sie halt auch nicht. Ja, und das halt dann. Wenn alles allen gehört, niemand sich mehr verantwortlich fühlt für irgendwas. Das verstehen die auch nicht. Die kapitalistische Bewirtschaftung der Agrarflächen beutet unsere Lebensgrundlage genauso wie die ProduzentInnen aus. Die auf Ertragssteigerung ausgelegte Bewirtschaftung hat fatale Folgen für die Arten- und Biotopvielfalt. Die Supermarktkonzerne haben daran einen erheblichen Anteil, indem sie Kostendruck auf ErzeugerInnen ausüben. Ja, aber da gebe ich euch sogar recht, das sehe ich auch so. Diese Dumping-Sachen, die Lidl und Aldi dank ihrer Marktmacht treiben können, halte ich auch nicht für sinnvoll. Aber ob da halt eine Verstaatlichung von Lidl und Aldi die richtige Richtung ist, weil dann steckt sich halt der Staat die Kohle ein. Oder was stellt ihr euch unter der Vergesellschaftung vor? hat dann jeder Bürger in Deutschland einen Anteilsschein. Muss wohl der VEB sein oder so. Volkseigene Betriebe, neue. Und natürlich. Ja, ich meine, es gibt Lebensmittelkooperativen und solche. Es gibt Geschäftsmodelle, die solche Sachen hingeben, aber die sind einfach nicht massentauglich. Und vor allem, ja, der beste Anreiz, um Nahrungsmittelsicherheit herzustellen, ist natürlich, dass die Leute daran verdienen dürfen. Das hat man irgendwann erkannt und deswegen gibt es ja auch keine Lebensmittelpreisbindung mehr, nur eine Bücherpreisbindung. Ja, gut, aber halt vielleicht dieses Erpressen der Erzeuger finde ich auch nicht vernünftig. Da muss man vielleicht doch kleiner denken oder irgend sowas. Aber es ist ja wie immer bei den großen Konzernen sobald. Ja, das ist natürlich auch eine Marktdynamik, die nicht sehr gut ist, dass einerseits die Erzeuger sehr hoch staatlich subventioniert sind und dann über die Marktpreise bzw. die Einkaufskraft von riesig großen Konzernen dazu gezwungen sind, die Preise fast zum Selbstkostenpreis weiterzugeben. Also niemand hat ja gesagt, dass es nur Rewe, Penny, Kaufland, Lidl, Aldi und Edeka netto geben darf und dass die sich gegenseitig auch noch irgendwie gehören. Da könnte man natürlich mal über eine Marktzersplitterung nachdenken, ja, dass die großen Konzerne aufgeteilt werden oder solche Sachen. Das ist auch keine sehr schöne Maßnahme. Ja, nicht in drei oder vier, sondern in 10 oder 20. Ja. Vor allem, schaut euch mal an, was mit Kaufland europaweit los ist. Ja, die sind mittlerweile in Deutschland, haben sie keine Monopolstellung bekommen, aber in manchen Ländern haben sie eine Monopolstellung im Supermarkthandel. Ja, und deswegen, da liegt eher das Problem mit den Preisen, mit den Einkaufspreisen. Ja, und das lösen sie ja nicht mit ihrer Vergesellschaftung, weil das ist ja im Endeffekt auch so ein Monolith, den man dann da hat. Und ich denke mal, das wird dann größtenteils darauf hinauslaufen, dass man halt seine politischen Dinge da dann irgendwie durchsetzen kann. So nach dem Motto, ja, hier, Social Credit System oder so. Hast du überhaupt das Recht, jetzt mal satt zu werden? Oder bist du kein anständiger Sozialist oder so? Diese Woche gibt es nur Schabenriegel für dich. Ja, wahrscheinlich, ja. Eine Tasse Staub. Weil das ist ja das, was sie an allen möglichen Stellen ja immer denken, dass wenn das nur einer richtig regeln würde, so ne, diese Leute, die halt Ahnung haben, die Experten und so weiter und so fort, dann würden auch alle Probleme irgendwie verschwinden. Aber so läuft es halt auch nicht. Das ist wieder dieses Ding, die durchdenken ihre Sachen nicht, die gucken nicht auf das Ergebnis. Die denken nur so, oh, was klingt cool, was klingt radikal, was klingt progressiv. Ja, ich denke schon, dass das Ergebnis, dass sozusagen, es ist zu viel, was da gemacht wird und dass die Böden ausgenutzt würden und so weiter. Ja, die gucken ja schon auf das Ergebnis insofern, dass sie halt meinen, dass der einzige Grund, warum wir noch nicht in der perfekten Welt leben, der ist, dass die Leute sich nicht dafür entschieden haben, in dieser perfekten Welt zu leben. Ja, aber das ist so wie halt irgendwie ein Schmetterling beobachten, der vor dem Sturm wegfliegt und dann sagen, der Sturm war die Folge von dem Schmetterling, weißt du? Das ist so Wunschdenken im Endeffekt. Wir hoffen sehr, dass das, was wir glauben, das passieren wird, auch passieren wird. Ja, genauso ist es auch in diesem Fall hier mit dem Tempolimit. Also, absolut. Das hatten wir ja letzte Woche auch. Da hatte ich euch ja diesen einen Tweet gezeigt, wo das erstmal von Statista irgendwie so dargestellt wurde, dass diese Dinge, die man da irgendwie machen kann, dafür sorgen, dass wir unseren Öl war es, glaube ich, irgendwie, oder Abhängigkeit energiemäßig da besonders toll herunterfahren können. Aber im Endeffekt waren das alles nur 0, irgendwas Sachen, die dann aus 44% irgendwie 41% machen. Und das hatte ja da der eine Herr, der Phil Hackemann war das, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, der hatte das ja dann quasi den Balken mal bis zum Nullpunkt verlängert und man hat dann ziemlich stark gesehen, dass das halt überhaupt gar keinen Unterschied macht. Also keinen signifikanten. Aber natürlich hat sich bei den ganzen Leuten hier von den Grünen und so ja nur eingeprägt, oh, wir könnten alles schon hier, wir müssen einfach nur entscheiden, ne? Genau die gleiche Sache wie eben, wir müssen das einfach nur entscheiden, dass wir diese Dinge jetzt machen, aber da sind diese frechen Leute, die irgendwie sagen, nee, es gibt ja vielleicht auch noch andere Dinge, die man da bedenken muss und Bullshit hier, ne? Mehr Klimaschutz, also mehr Freiheit, was ist das für eine Zusammenhang? Ja genau, also was sie jetzt schreibt, ist, die Argumente für ein Tempolimit jetzt sind einfach. Energieeinsparung, weniger Unfälle, weniger Geld für Sprit, mehr Klimaschutz, also mehr Freiheit. Kann mir nicht vorstellen, warum das jemand noch anders sehen sollte, also machen wir das jetzt. Ja, ist auch nicht so, dass unbedingt Autos so nicht effizient sind bei jeder Geschwindigkeit. So. Ja. So, was ich fantastisch finde, ist der Satz. Auch das mit den Unfällen, also dazu gibt es ja auch diese ganzen Statistiken, dass in anderen Ländern, wo es Tempolimits gibt, die Unfälle halt wesentlich höher sind als in Deutschland, wo man ja jetzt, also es korreliert halt nicht. Und ne, es gibt ja diesen Spruch, dass Korrelation nicht hier auch Kausalität ist, genau. Aber umgekehrt, ne, ist es aber schon so, wenn da keine Korrelation ist, dann ist es definitiv nicht Kausalität. Ne? Und, ja, das kann man sich hier sagen, stimmt. Ja, und deswegen, ja, es korreliert halt nicht und deswegen hat das auch nichts miteinander zu tun. Ne? Und ja, weniger Unfälle, vielleicht ja, vielleicht gibt es da auch weniger Unfälle dann, aber ja, das eine hängt halt mit dem anderen nicht direkt zusammen. Mein Favorit ist der Satz, kann mir nicht vorstellen, warum das jemand noch anders sehen sollte. Ja, da fehlt die Vorstellungskraft offensichtlich. Ja, erstens das und zweitens halt, was ist das für eine Auffassung von Politik und Demokratie? So ist das, wenn man von früh bis spät nur die eigenen Talking Points noch hört. Ne? Ja, wenn man Ja-Sager um sich herum hat, die einem ständig sagen, genau, Katrin, genau, du hast so recht, Katrin. Katrin, wenn alle so wie du wären, Katrin, dann wäre es hier ganz toll, Katrin. Du tust was dagegen, dass die Leute leiden, Katrin. Das kommt. Ich kann mir nicht vorstellen, warum das. Ich kann mir nicht vorstellen, warum das jemand noch anders sein sollte. Das sagt jeder von euch. Jeder von euch sagt das. Der Honecker hat gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, warum das jemand noch anders sehen sollte. Das sagt jeder von euch. Das ist einfach ein Offenbarungseid im Endeffekt. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass Menschen andere Meinungen haben können. Also, das stimmt schon. Das hätte auch die Baerbock schreiben können, zum Beispiel. Die hält sich zwar ziemlich zurück momentan, aber so vom Stil her und so. Hauptsache Tempolimit runter. Tempolimit wird auch reduziert werden, aber aus ganz anderen Gründen. Kommen wir später noch zu. Das hier ist einer der tollsten Artikel, die wir je hier hatten. Also ich meine, diese Woche fallen ja die Masken und ich dachte eigentlich an was anderes. Aber hier lernen von der DDR. Ist das ein neuer Spiegel? Wieder die Unersättlichkeit. Lernen von der DDR. Super. Ganz toll. Mit unserem Energieverbrauch, mit unserem räuberischen Lebensweise. Das ist die räuberische Lebensweise, die wir hier haben, ne? Aber in den größten Ausbeutersystemen dieser Welt, die wir alle nach irgendwelchen Kulturrevolutionen im Kommunismus hatten, ne? Das war keine räuberische Lebensweise. Ja, oder Lebensweise, in Bitterfeld, was war das mit Chemieindustrie? Das war auch überhaupt gar nicht ungesund. Ja, Umweltbilanz war ganz grauenvoll. Zum Beispiel, ja. Dazu hat der Cyber-Grombacher, hallo übrigens, eine schöne Grafik hinten dran gepostet an den Tweet. Zum Beispiel vier Grafiken, um genau zu sein. Einer davon zeigt die jährlichen CO2-Emissionen pro Kopf in Tonnen 1950 bis 1990. Und da hat die DDR immer gute 10 Tonnen vor der BRD gelegen. Ist halt so, wenn man alles mit Kohle heizt und auch Kohle verstromt ausschließlich und all das, dann passieren solche Dinge. Luftschadstoffe, Schwefeldioxid, Schwebstaub. Viel war auch Fernwärme und die wurde, glaube ich, irgendwie gar nicht in Rechnung gestellt oder so, dass die Leute geheizt und Fenster aufgehabt dabei. Und das Einzige, wo die BRD vorne gelegen hat, waren Stickoxide. Da liegt sie 0,3% vor der DDR. Aber bei Schwefeldioxid zum Beispiel haben wir 48,1 Tonnen pro Quadratkilometer bei der DDR und 4,6 Tonnen bei der BRD. Also, und auch was den Energieverbrauch anging, war die DDR nicht so weit drunter unter unserem Energieverbrauch. Der Witz ist halt, dass das alles viel ineffektiver war als bei uns. Ja, der Witz an der Sache ist, das Einzige, was die DDR tatsächlich besser gemacht hat, ist die Platte. So. Weil sie weniger Beton benutzt haben. Aber das war mehr ein Zufall als. Besser als was? Inwiefern besser? Ja, es ist. Also baukonzeptlich ist Plattenbau eine effiziente Bauweise, nachhaltig, was die ganzen Umweltleute immer fordern, kann gut gedämmt werden. Natürlich sollte man den Wohnraum für die Leute nicht so einschränken, aber die Bauweise ist effizient, schnell, funktioniert, läuft. Und man hört den Nachbar halt beim Kochen die ganze Zeit. Die DDR halt auch nur deswegen gemacht, weil sie es sonst gar nicht hätten hinbekommen. Die mussten es effizient machen. Naja. Die Schriftstellerin Jenny Erpenbeck beschreibt in einem ihrer Essays in der Sammlung Kein Roman, wie ein Westberliner Händler kurz vor Weihnachten 89 von der Laderampe am Grenzstreifen glitzerndes Weihnachtspapier an die Bedürftigen im Ostteil verteilte, die in einem Land lebten, das solch feines Papier nicht herstellen konnte. In der DDR hob man Weihnachtspapier auf, strich es glatt, verwendete es wieder im nächsten Jahr. Ihr werdet euch wundern, das haben meine Eltern und Großeltern auch lange Zeit gemacht. Das hat mit der DDR einen Scheißdreck zu tun. Das hat damit zu tun, wie sich dieses ganze Land seit 1990 verändert hat. Aber nicht mit der DDR. In der DDR galt das vielleicht für mehr Leute, aber ja. Wahrscheinlich auch nicht für alle, sag ich mal. In der DDR war jeden Tag Weihnachten. Ja. Die Dinge hatten einen eigenen Wert, auch aus Mangel heraus. Über die DDR-Mentalität, alles zu reparieren, wurde oft gelacht. Inzwischen fordert selbst die EU, dass Produkte künftig langlebiger sein sollen. Lernen von der DDR, wer hätte das gedacht? Nee, das ist auch wieder nicht Lernen von der DDR. Wenn du früher irgendwas gekauft hast, irgendwas Technisches, hat das länger gehalten. Punkt. Heute, bei dem unglaublichen Druck, der auf der Wirtschaft lastet, ist es halt gut für die Unternehmen, wenn es früher kaputt geht. Ach, die Leute kaufen doch auch gar nicht mehr, wenn es kaputt geht, sondern weil es die Mode ist oder weil es was Besseres technisch ist. Oder weil du mal ein neues irgendwas kriegen kannst. Das neue ist umweltschonender oder so. Ne? Ja, sparsamer Kühlschrank oder sowas. Sparsam ist auch ein Grund. Es wäre ein Anfang, wenn die Bundesregierung die Bürger nicht wie Kinder mit Geldgeschenken ruhig stellen, sondern ehrlich sein, auch mal etwas fordern würde. Ja, und außerdem, also um nochmal auf dieses Kaputtgehen zurückzugehen, also wenn ich mir da mal überlege, was man früher allein an Fernsehern verschlissen hat, über so einen Zeitraum von 10 Jahren oder so, und wenn ich mir überlege, dass heutzutage dieses Zeug halt eigentlich alles ewig hält, ne, irgendwelche Computermonitore, Fernseher und so, funktioniert alles wunderbar, ne, verbraucht kaum noch Strom im Vergleich, das ist ein Riesending. Außerdem, diese Röhrenfernseher waren ganz weit oben, was Grundsätze für Wohnungsbrände anging. Ne? Das ist alles Sachen, die jetzt weniger riskant sind, die besser geworden sind. Und da brauchst du auch weniger Zeug, was du drin verbauen musst, ist ja klar, weil es ist ja auch wesentlich geringeres Hinterbau, die jetzt so ein Flat-Panel halt irgendwie hat, ne? Also, ja, gut, aber das, sowas wollen die Leute halt wieder nicht wahrhaben. Die sehen halt nur, dass man jetzt irgendwelche Handys hat, die halt irgendwie alle 10 Jahre mal ausgewechselt werden oder so. Und das ist dann irgendwie alles Schrott und ist dann irgendwie Verschwendung oder was. Aber die ganzen anderen Sachen, die alle wesentlich besser funktionieren und länger halten und so, die will man dann wieder nicht wahrhaben. Also. Vorhin noch gelesen, sie wollen jetzt Schrauben statt Klebe oder so einführen. Alles, was geklebt ist, soll geschraubt werden müssen. Totaler Unsinn. Ja, nee, das finde ich auch vernünftig. Ich finde auch, das ist ein trauriger Trend, dass man ein Auto nicht mehr reparieren kann, zum Beispiel. Das ist noch was anderes, ja. Wenn du dann hörst, dass Leute für irgendwie Ölwechsel mehrere hundert Euro bezahlen, so ungefähr. Oder ja, oder irgendwelche Werkstätten dann für das Spezialwerkzeug 1.000 Euro, ne? Mhm. Also da sehe ich schon auch Punkte. Auch so was Schrauben statt Kleben finde ich auch vernünftig. Ja, im Prinzip ist das vernünftig, aber so am Telefon ist das zum Beispiel egal. Ja, aber mit Kleben halten sie sich davon ab, den fest verbauten Akku zu wechseln, weißt du? Damit du ein neues kaufst, wenn der Akku nicht mehr kann. Das stimmt, das sollen die Leute nicht einfach das Ding aufschraubst. Lässt sich ja nicht jeder davon abhalten, ne? Ja, das kannst du vielleicht nicht selber machen, aber es gibt ja auch irgendwelche Refurbish-Dienste oder so, die das dann machen. Also muss man auch nicht neu kaufen unbedingt. Ja, komm, warte, ein Text. Das war doch ein ganz guter Text, eigentlich. Naja, also Jein, also sie hat ein paar gute Punkte, aber sie projiziert das halt alles auf die DDR, was halt Quatsch ist. Das ist einfach die Vergangenheit, das ist nicht die DDR. Westdeutschland war nicht anders. Ja, aber dieses Lernen von der DDR-Ding, das ist nicht die Vergangenheit, das ist zeitgenössischer Gießkraum. Also, ja, das ist ja der Standard. Ne? Wir sind alle dekadent und wart ab, demnächst verarschen uns die ganze Zeit, nur keiner kann sich selbst verwirklichen und so. In der DDR, da war alles viel, viel besser. Demnächst fangen sie an, auf Usedom so eine riesige Ferienanlage zu bauen, damit die Leute nicht mehr so umweltunfreundlich in Urlaub fliegen müssen. Da passen dann 60.000 Leute hin. Was, die Idee hatte schon mal jemand? Ach so. Wir sind Herzensgewinner. Und dann guckt ihr nochmal auf die Dame auf dem Bild und schaut mal, ob euch das auch so geht, dass die euer Herz gewinnt. Lilly hat mich darauf hingewiesen, auf den Hund, den hatte ich gar nicht so richtig wahrgenommen, als ich den Artikel gelesen habe. Es scheint doch was dran zu sein, dass Hund und Herrchen mit der Zeit sich immer ähnlicher werden. Also mir ist dabei jetzt aufgefallen, dass das das Maskottchen von Belltower News ist. Oh, du bist aber ein schlauer Hund, Fuchs. Stimmt. Eieiei. Ich werde alt. Mein Spinnensinn klingelt nicht mehr vernünftig. Dann kann man jetzt darüber mutmaßen, wie das damals gelaufen ist, weil ursprünglich hieß die Seite ja ein Netz gegen Nazis. Und das war ja auch diese schöne Zeit, wo hier die Frau Banaschuk irgendwelche Artikel über Gamergate geschrieben hat, die Leute sich bei ihr beschwert haben, dass sie die Leute als Nazis bezeichnet und sie meint, ich habe die doch gar nicht als Nazi bezeichnet, steht in meinem Text nirgendwo drin. In meinem Text, der auf Netz gegen Nazis erschienen ist. Und kurz danach haben sie das Ding ja geändert. Wahrscheinlich, weil sie sich auch gedacht haben, so, ja, scheiße, da geht unsere Masche irgendwie die Leute in die Ecke zu schieben, ist vielleicht dann doch ein bisschen zu weit offen für irgendwelche Verleumdungsklagen, wenn unsere Webseite Netz gegen Nazis heißt. Und dann haben sie die ja umbenannt. Und wahrscheinlich auch so gelaufen sein, dass sie Annetta da einfach zu Hause saß, sie gedacht hat, verdammt, ich brauche was Neues. Dann guckt sie ihren Hund an. Ach so, ja, Belltower News. Zack, Attacke. Mach auf die Seite. Ja, ob das eine gute oder schlechte Nachricht ist hier, hängt ja wahrscheinlich damit zusammen, wer dann folgt, oder? Steht da schon was drüber? Ja, es ist also vollkommen egal. Also ich bin da auch so ein bisschen dagegen, sich nur zu fixieren auf die Kahane, weil im Endeffekt ist dieser Laden ja aus meiner Sicht sowieso nicht zu retten. Ob die da jetzt ist oder nicht, spielt ja keine Rolle. Hast ja immer noch die anderen Kommunisten da. Ne? Also zumindest die Kracher ist ja offene Kommunistin. Und ich gehe da auch nicht davon aus, das habe ich ja letzte Woche auch schon gesagt, dass da irgendwer in diesem Schuppen da irgendwie ist, der irgendwie eine liberale Gesinnung hat oder irgendwie fair zu den Leuten sein will oder so. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das da alles nur Kulturkampf und und auch wenn ich hier als Unterschrift sehe, die Stiftung sei auch eine ostdeutsche Erfolgsstory, ja. Aber, ja, sie tritt ab. Geht sie denn in Rente oder was ist jetzt der Grund dafür? Also offiziell sagt sie einfach, das war Zeit so ungefähr. Sie war 24 Jahre lang die Vorsitzende der Stiftung, Mitbegründerin. Okay. Das ist jetzt nicht von internen Streitigkeiten oder so, was sie reden. Ne? Nee. Ja, meine ganz persönliche Theorie ist, dass die Frau Kahane, ich meine, die ist ja jetzt nicht die Jüngste, dass die vielleicht auch einfach ein bisschen kürzer treten wollte und dass man sich halt auch strategisch überlegt hat, dass wenn sie nicht mehr die Vorsitzende von dem Verein ist, halt ein ganzer Haufen von den Argumenten ganz einfach abgeschmettert werden kann. Nee, die Frau Kahane ist ja hier nicht mehr Vorsitzende, die ist nur unsere Beraterin. Regen Sie sich doch nicht so auf. Wir waren doch alle bei der Stasi. Kann man auch gute Faktenchecks damit machen. Dass man dann einfach nur sagt, so, ja, die ist ja gar nicht die Vorsitzende. Genau, zum Beispiel. Hier wird ja wieder behauptet, das wäre irgendwie eine Stiftung von der, aber in Wahrheit hat ja der Gutachter gesagt, dass sie niemandem geschadet hat und außerdem ist sie auch gar nicht die Vorsitzende. Die bangt. Genau. Wie schwer fällt Ihnen das Abschiednehmen? Es fällt mir schwer und leicht zugleich. Schwer, weil die Leute hier so cool, so professionell und einfach toll sind. So hätte ich mir das gewünscht, als wir die Stiftung gegründet haben. Aber es fällt mir auch leicht, weil ich diesen operativen Kram, Anträge, Gespräche, Arbeitsrecht hinter mir lassen kann. Arbeitsrechte, ja. Wie kann ich im Bewerbungsgespräch herausfinden, ob einer ideologisch auf meiner Linie ist, ohne ihm irgendwelche Fragen zu stellen, die ich ihm stellen darf? Wie kann ich das schon im Kindergarten herausfinden, ob jemand ideologisch auf meiner Linie ist? An den Zöpfen zum Beispiel. Wir haben immer gesagt, 30% der Bevölkerung sind rechts oder rechtsextrem. Das bildet sich nun in der AfD ab. Das ist gruselig, aber es ist auch nicht mehr geworden. Jetzt können es nur alle sehen. Du, Anetta, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber wir hatten eine CDU-Regierung vor 20 oder 30 Jahren, ne? Dieser Kohl oder wie der hieß. Der war rechts. Damals war das Land rechts nach deinen Maßstäben, nur weil das eine konservative Regierung hatte. Und das Rechts damals war ja ein Rechts als Beschreibung des politischen Standorts, nicht Kampfbegriff, wie in mit Rechten reden wir nicht oder so. Und es war einfach nur eine Standortbestimmung und du konntest rechts sein und auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Stell dir das mal vor, Anetta. Das hast du geschafft in den 24 Jahren, dieses Wort zu einem absolut vernichtenden diskursverhindernden Kampfbegriff zu machen. Ganz alleine. Nee, nicht ganz alleine. Ja doch, mit Miro Dittrich und mit Julia Schramm und Matthias Brandt. Naja, aber ich meine, diese ganzen Ideen, die sind ja jetzt nicht neu. Und das ist ja auch das, was ich schon häufig gesagt habe, diese Masche, irgendwie halt die Demokratien, westlichen Gesellschaften als halt Nachfolge vom Nazitum irgendwie darzustellen oder so, die ist schon ewig alt. Ne? Das haben ihre ganzen kommunistischen Genossen da schon vor Jahrzehnten gemacht. Generalschluss hat gesagt, das ist ein Erfolg. Ne? Und insofern ist da ja nichts jetzt irgendwie jetzt neu da dran, an dieser Masche. Also, ich finde das ja auch nur lustig, dass jetzt, wo Putin mit dem Leichenkram um die Ecke kommt, der KGB-Mann, das irgendwie auch niemandem auffällt. Also weder von deren Leuten noch von den Leuten im rechten Lager. Naja, gut, aber dafür fällt auch vielen Leuten halt nicht auf, dass das in der Ukraine schon sehr merkwürdige Gestalten auch teilweise rumlaufen. Also wenn man halt so Leute mit SS-Runen und Hakenkreuzen und schwarzen Sonnen irgendwie einfach so offen gewähren lässt, dann gibt man halt auch Futter für solche schwarzen Argumente. Ja, aber es ist halt unmöglich herauszufinden, wie wichtig das da jetzt überhaupt ist. Das ist einfach unmöglich, weil du kannst halt davon ausgehen. Das ist natürlich von Putins Seite nur ein vorgeschobener Grund und ja, du unter kannst den Leuten in der Ukraine nur ein kleiner Teil sicherlich. Aber du siehst ja, wie es benutzt wird von beiden Seiten. Ja, und du kannst auch davon ausgehen, dass die Hälfte mindestens von dem ganzen Kram, der da so an Bildern und so kommt, irgendwelche gestellten Sachen sind oder irgendwas. Also, weil das ist halt das, was sie machen. Genauso wie jetzt auch, wir hatten ja diese Woche auch dieses Kaufland-Ding, wo sie da diese Fahne irgendwie verkauft haben von diesem Bataillon. Und das war irgendwie ein chinesisches Fabrikat, aber du kannst natürlich davon ausgehen, dass irgendwer von den Leuten, die das da eingekauft hat, wird wahrscheinlich ein russischer Agent gewesen sein. Und das verkauft ja, hat ja auch holen. Du hast aber auch auf der anderen Seite halt Leute, da gab es so dieses Foto von diesem tollen Helden von Kiew oder was, auch in deutschen Zeitungen, und die haben alle die schwarze Sonne übersehen. Also, heute gab es diese Bilder von den Leuten, die sie da irgendwie erschossen haben auf der Straße oder so, stand auch irgendwie an der Neuenhauser Wand 1488. Also, keine Ahnung. Ich halte es für... Das ist ja wieder, warum man sich eigentlich aus diesem Krieg den Kopf raushalten muss, weil man nur widersprüchliches Zeug hört und man nur, egal wen man dafür gut oder schlecht hält, man wird von vorne bis... Aber das wollen die Leute natürlich ja auch, ne? Das wollen sie natürlich auch erreichen mit solchen Kampagnen, dass man sich da raushält von dem ganzen Zeug. Also es ist halt relativ schwierig, die ganze Nummer. Und ja, aber da ist auf jeden Fall nichts neu dran und da will ich sie jetzt auch nicht so aus... aber sie hat das natürlich mit Erfolg alles auf jeden Fall hingekriegt, da wirklich die komplette politische Riege in Deutschland halt eigentlich zu hypnotisieren mit dem Scheiß, weil es läuft ja sogar so weit, dass ich jetzt hier in Niedersachsen bei mir FDP, Abgeordneten habe, der diese Kinderbroschüre da na, mit den Zöpfen und so da entschuldigt, so nach dem Motto, ja, ist doch ganz wichtig, dass man auf solche rechten Sachen irgendwie achten kann oder so, so als wäre da halt wirklich irgendwie was dahinter. Und das ist nicht komplett hanebüchner Quatsch. Ich frage mich genau, das ist so der Punkt, um was es da genau geht. Ich meine, es kann ja nicht sein, dass man die Leute wegen ihrer Ideologie anklagt. Es geht doch um irgendwelche Taten oder so. Dann, ne? Dafür kann man ja verurteilen, auch meinetwegen oder so. Aber nee, die Zivilgesellschaft kann doch nicht erst zugreifen, wenn es Taten gibt, Mammon. Die muss vorher schon. Es hat Taten gegeben. Und die muss doch auch schon gegen falsch. Deswegen. Die muss doch gegen Falschdenk schon sofort vorgehen, sobald der passiert. Auch als 2002 ihre Stasi-Tätigkeit publik wurde, war das kein Punkt, wo sie gedacht haben, ich ziehe mich zurück? Nein. Die EM-Tätigkeit wird eine ewige Schande in meiner Biografie bleiben. Aber ich bin als Mitzwanzigerin wieder bei der Stasi ausgestiegen, weit vor Ende der DDR. Normalerweise wird einem sowas angerechnet in der Bilanz. Bei mir wurde die Stasi-Tätigkeit aber immer wieder thematisiert. Und für mich hatten die Anfeindungen mehr mit meiner Arbeit gegen Rechtsextremismus zu tun. Die sollte angegriffen werden. Dem habe ich natürlich nicht nachgegeben. Ja, so kann man sich das auch schön lügen. Dass die ganzen Leute, die da kritisieren, dass eine Frau, die freiwillig bei der Stasi angefangen hat und dadurch persönliche Vorteile hatte, dass die auf einmal irgendwie dafür sorgen will, dass wir hier einen antifaschistischen Schutzwall im Internet kriegen. Dass da bei manchen Leuten eine Glocke klingelt. Das kann nur damit zu tun haben, dass sie Arbeit gegen Rechte macht. Und diese Arbeit wollen wir eigentlich torpedieren, indem wir das kritisieren. Was ist das auch bei denen? Das ist ja auch Kaffeesatzlesen über irgendwelche Leute, dass die angeblich alle recht sein sollen oder so mit irgendwelchen Geschichten von 40 Jahren oder was weiß ich nicht was. Ja, ich meine, die hat ja gerade auch schon gesagt, dass die Kritik sich an ihr häufig kapriziert und dass es nicht unbedingt richtig ist. Das stimmt ja ein bisschen. Ja, aber ich meine, Chris sagt, ist doch richtig. Ja. Wenn jemand aus der rechten Ecke einen Fehler macht, in seiner Jugend vielleicht mal irgendwie zu Lanzer getanzt hat oder so, und das kriegen die spitz, ist er doch dran. Mhm. Scheißegal, wann er damit aufgehört hat, zu Lanzer zu tanzen. Das ist doch, das ist ja die Heuchelei in Reinform. Ja, und sie haben jetzt Leute noch da, die sich selber Kommunisten nennen. Und das ist für die ja auch kein Hinderungsgrund, die da weiter zu beschäftigen. Ja, da wird Frau Kahane sagen, Kommunismus und Stasi sind ja auch zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Das ist ja so ein anderes Wort für Antifaschismus. Ja, das ist ja das auch, was sie seit Jahren hier versuchen zu pushen. Oder wer war das letztes Mal mit der Faktenchecker? Ja, Anetta will in Zukunft Beraterin sein, eigene Projekte verfolgen, für andere Organisationen da sein. Ich freue mich auf eine Zeit, wo ich einfach mal gucken kann, was nun passiert. Berater sucht doch die Ursula immer. Ja. Hast du dafür angeheuert? Die taucht garantiert in irgendeinem Gremium wieder auf. Da kann man wird direkt, direkt Staatssekretärin, meinst du? Bei der Lamprecht. Art. Nee, ich dachte jetzt im Innenministerium bei... Achso, nee, stimmt, ich habe es verwechselt. Nicht bei der Lamprecht, bei der anderen Tante. Ach, eine schlimmer als die andere. Wer weiß. Ja, die Kulturrevolution ist im schönen, weiten Gange in Berlin. Diesmal kommt es allerdings von der anderen Seite. Diesmal will die CDU den Abriss von Thälmann-Denkmal. Nicht unbedingt wegen des Ukraine-Krieges, sondern wegen den kommunistischen Bezügen, Hammer und Sichel und andere Motive, die bei der Statue halt prominent sind. Ne, die Erwähnung von der Darstellung Hammer und Sichel am Denkmal verweist unterdessen auf die eigentliche Motivation. Thälmann soll aus der Erinnerung gestrichen werden, weil er Kommunist war. So, also, ne, das ist im Endeffekt die Begründung, warum das Denkmal entweder umgeformt werden soll oder weggemacht werden soll. Ich persönlich bin eher ein Fan, immer aus solche Kunstwerke halt historisch zu erhalten. Deswegen hat man das aber halt mittlerweile nimmt die CDU in Berlin halt auch den Waffenkasten des politischen Gegners in die Hand und versucht damit irgendwie Aufmerksamkeit zu erregen und Politik zu machen. Allerdings, bezeichnenderweise, sind es ausgerechnet die Grünen, stärkste Fraktion im Bezirk, in Person ihrer Fraktionsvorsitzenden Hanna Wettig, die als Wurmfortsatz der Reaktionäre deren Vorschlag begrüßen. Also die Grünen unterstützen das. Und ja, die Leute, die sich halt darüber beschweren, sind die von der Linkspartei und die von der SPD. Wer hätte es gedacht? Ja, es wundert mich ehrlich gesagt ja schon. Wo sind eigentlich die ganzen drei Pfeile, Leute? Weil einer von den Pfeilen war doch gegen den Herrn Tellmann und seine KPD. Oder wie das Ding damals noch hieß. Ich verwechsel es immer wieder. Ach, das ist alles so eine Mischpoke. Und ich meine, in Berlin ist sowieso alles ein bisschen seltsam mit der Politik, muss man halt auch sagen. Ja, Julia Schramm hat irgendwie geschrieben, das ist mal wieder Antikommunismus, so als wäre das was Schlechtes. Also ich verstehe diesem Argument, dass es dieses Denkmal jetzt nur mal gibt und dass so ein Denkmal ja jetzt nicht unbedingt den Zweck erfüllen muss, den der mal gedacht war, sondern dass das ja auch quasi als Denkmal der Ideologie dienen kann. Aber ja, es gibt halt original Leute, die sich denken so, ja, nee, das Ding muss bleiben, wegen Kommunismus ist prima. Und die Leute, die das weghaben wollen, sind die bösen Antikommunisten. Ja, das ist lustig, wie die Argumentation teilweise umgedreht ist, wie bei anderen Denkmal-Diskussionen. Warum wurde nach dem US-Angriffskrieg auf den Irak nicht das Amerika-Haus oder die Amerika-Gedenkbibliothek gesprengt? Warum wurden nach der chinesischen Unterwerfung Hongkongs nicht die von China als Imagewerbung verschenkten Pandas im Zoo gekeult? Ja, ne? Ja, darf ich nochmal eine andere Perspektive darauf aufmachen? Also der Mann an sich, klar, er war ein Kommunist, aber er hat vor allem, ist er ins Gefängnis gekommen, weil ihm Hochverrat vorgeworfen wurde. Also der Versuch, Hitler durch einen Putsch zu beseitigen. Und er hat irgendwie 11 Jahre in Einzelhaft gesessen und ist dann im Buchenwald ermordet worden. Grundsätzlich, wenn man Hammer und Sichel vielleicht wegnimmt, fände ich das schon in Ordnung, jemanden, der sowas getan hat, auch in einer gewissen Weise zu ehren, auch wenn ich seine politischen Ansichten nicht... Ja, da gibt es ja auch andere Denkmale für und das sehe ich auch ganz genauso. Es geht hier nicht um den Aspekt, dass er das Opfer als Anti-Nazi-Kämpfer gewesen ist unter dem Regime, sondern ja, es wird ja hier auf Hammer und Sichel hingewiesen, das ist so der Punkt. Ja, aber dann sollte man sich vielleicht wie bei Bismarck auch darauf einigen, dass diese Widersprüche in einem Denkmal halt zu dokumentieren und halt das Denkmal nicht abzureißen. Also, weil sonst, wie du gesagt hast, bedient man sich des Instrumentenkastens der Kulturkämpfer und zerstört so Dinge einfach. Finde ich auch falsch. Ja, aber darum geht es halt nicht. Es geht halt darum, es ist Antikommunismus und natürlich. Ja, in Berlin ist das halt hoffähig, ne? Wie man es richtig macht. Zack, aktuell die Potsdamer Gedenkstätte Sizilienhof, wo es an die Potsdamer Konferenz zum Ende des Zweiten Weltkriegs erinnert wird. Dort wurden die Blumenrabatten wieder in Form eines Sowjetsterns bepflanzt. Denn die Sowjetunion des Jahres 1945 dürfe nicht mit der Russischen Föderation des Jahres 2022 verwechselt werden. Ja, die war besser, ja, oder wie? Naja, Putin hätte das schon gerne, dass man das verwechselt. Ja, ich meine, die Sowjetunion 1945 war auch nicht unbedingt ein Hort der Glückseligkeit und des weltweiten Friedens und so, ne? Aber okay, bitte. Ne? Also alle Statuen abreißen oder einfach alle stehen lassen. Ja, man möchte auch hier eigentlich noch ein Denkmal bauen, nämlich mit Mitteln des Bundes. Und zwar ein Mahnmal für die Opfer des Kommunismus. Das wurde wohl schon vor einiger Zeit beschlossen. Diese Bundestagsdebatte hier ist erst ein paar Wochen alt. Und ja, im Endeffekt haben sie halt gesagt, dass sie es immer noch tun wollen, aber irgendwie kommt da keine Bewegung rein in die ganze Nummer. Also sehr merkwürdig. Hat ja auch schon ein bisschen was Groteskes jetzt bei dem, wenn man halt von der DDR lernen und all den ganzen Kram sieht, dass man jetzt ein Mahnmal, ist es nicht vielleicht zu spät, das Mahnmal zu bauen? Sind die Leute, die sind doch schon wieder auf dem Weg dahin. Willst du uns da was draus zeigen? Das ist eigentlich positiv genug, das Mahnmal. Nee, habe ich jetzt übersprungen. Es war nicht zum Kommunismus. Also, ja, hier haben wir. Es gab natürlich, ihr könnt euch ja nicht vorstellen, was da so für Diskussionsbeiträge kamen, vor allem von der AfD natürlich. Ich glaube, da wurde auch die Amadeo-Stiftung mal wieder erwähnt. Darf ja nicht fehlen. Das war die letzten Wochen waren wirklich Amadeo-Antonio-Wochen im Bundestag. Die Bundesregierung ist entschlossen, die Demokratie in Deutschland als Gesellschaftsform und Form des Zusammenlebens weiter zu gestalten und sie zu schützen und für aktuelle Herausforderungen, zum Beispiel Globalisierung, Migration, Klimawandel, Digitalisierung zu stärken. Oh, ich glaube, das war eine Chiffre gerade. Zu schützen, ey. Globalisierung, ich habe Angst, dass das ein Papier von einem Nazi ist. Was Globalisierung ist höchst suspekt. Und müsste das nicht Fluchtbewegungen heißen statt Migration und Klimakatastrophe? Was hat das mit der Demokratie in Deutschland zu tun? Leute, die hier keine Staatsbürger sind, dürfen die nicht wählen. Also brauchen die auch keine Demokratie. Also wir brauchen ganz viele Vereine und Initiativen und gewaltfreies Miteinander und Vielfältigkeit und so. Und natürlich Prävention von Extremismus, Rassismus und Demokratiefeindlichkeit. Das ist alles so negativ, ne? Kann man wirklich noch was Positives bei naja, das, doch, das, der nächste Absatz ist total ja, gut. Moment, ja, okay. Moment, Demokratiefeindlichkeit, das verstehen Sie dann natürlich unter, also was Sie darunter verstehen, ist dann wahrscheinlich erklären Sie auch im nächsten Absatz. Irgendwas zu kritisieren, was irgendwie die Regierung entschieden hat, oder wie? Nee, im nächsten Absatz erklären Sie das. In den vergangenen Jahren hat insbesondere die rechtsextremistische Bedrohung immer weiter zugenommen und sich in einer Vielzahl schrecklicher Strafen Gewalttaten niedergeschlagen. Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus sind ebenso ein Angriff auf die gesellschaftliche Miteinander wie Antiziganismus, Islam- und Muslimfeindlichkeit, Antifeminismus, Queerfeindlichkeit und weitere Ideologien der Ungleichwertigkeit sowie Diskriminierung. Ja, Marxismus und so. Nee. Ja. Nee, hast du doch gehört, was das Problem ist. In der Ungleichheit. Die Rückständigen in der Gesellschaft. Ja. Die meinen, vielleicht ist Europa halt doch nicht der Nahe Osten. Durch sie wird das friedliche Zusammenleben in unserem Land in besorgniserregender Art und Weise beschädigt. Beschädigt. Und natürlich die Corona-Pandemie hat das alles nur noch schlimmer gemacht. Weil jetzt dann auch noch das Impfen und multiple Radikalisierung und sowieso. Gut, gefällt mir auch der Satz. Also ja doch, das so nach dem Motto, wenn du da nicht der Meinung bist, wie das, was wir jetzt irgendwie sagen, was jetzt geschehen muss, dann lehnst du wohl den Staat ab und willst Anarchie haben oder am besten noch ein autokratisches System dann nach deinem Gutdünken. Multiple radikalisiert. Da gibt es bestimmt auch schon eine ICD-10 für. Der Staat kann zivilgesellschaftliches Engagement nicht erzwingen. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Sonst bald er kann es bei ja jedem mal versuchen. Kommt er als nächstes dann wahrscheinlich. Er kann es aber mit guten Rahmenbedingungen fördern und ermöglichen. Ja, habe ich ja richtig geraten. Er kann es mal versuchen. Sie machen wieder Politik für die Zukunft, ne? Der Bund steht dabei in einer besonderen Verantwortung, da die zu beobachtenden demokratischen menschenfeindlichen Phänomene nicht lokal oder regional begrenzt sind, sondern bundesweit und zum Teil international auftreten, sodass auch die Antwort darauf überregional sein muss. Das haben sie sich da reingeschrieben, dass nicht irgendein Schlaubi-Schlumpf kommt und hinterher fragt, ist das nicht eigentlich Ländersache? Ist das nicht eigentlich wirklich Ländersache? Ideologienverfolgung wollten wir doch nicht mehr zentralisiert machen, weil es schon mal ganz schrecklich in die Hose gegangen ist. Aber was weiß ich? Ich bin ja nur ein Bürger. Um sowohl den gesellschaftlichen Entwicklungen als auch der Situation der zivilgesellschaftlich engagierten Menschen Rechnung zu tragen, sollen daher mit einem Demokratiefördergesetz im Rahmen der verfassungs- und haushaltsrechtlichen Vorgaben Projekte im Bereich der Demokratieförderung, Vielfaltgestaltung und Extremismusprävention verlässlich unterstützt werden. Im Zentrum steht dabei insbesondere die dringend notwendige Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen und die damit verbundene nachhaltige Absicherung der Fördermaßnahmen. Diese zwei Sätze hier, die letzten, die standen fast in jedem Forderungspapier von irgendwelchen Aktivisten drin. Geld, ne? In den letzten 5 Jahren. Nee, wirklich auch dieses langfristige Absicherung und und verlässliche Unterstützung. Das war denen am wichtigsten, dass das Geld auch ordentlich fließt, dass man nicht jedes Jahr wieder neue Anträge schreiben muss und dann hoffen, dass einem jemand Geld gibt aus dem Topf, sondern man möchte da ein Abo-Modell einführen. Ja. Oh. Ziele der gesetzlichen Regelung sollen insbesondere sein, einen gesetzlichen Auftrag des Bundes im Bereich der Demokratieförderung, Vielfaltgestaltung und Extremismusprävention zu schaffen, aufgrund dessen sowohl eigene Maßnahmen des Bundes als auch Förderung des zivilgesellschaftlichen Engagements vorgesehen werden können. Eine angemessene Finanzierung in diesem Bereich nach Maßgabe der jeweiligen Haushaltsgesetze sicherzustellen und allgemeine Fördervoraussetzungen festzuschreiben, die eine bedarfsorientierte, längerfristige und altersunabhängige Förderung von Maßnahmen mit überregionaler Bedeutung zur Demokratiestärkung, Extremismusprävention und Vielfaltgestaltung ermöglichen. Zur Umsetzung dieser Ziele soll ein Demokratiefördergesetz insbesondere die nachfolgend gestellten wesentlichen Regelungselemente enthalten. Also dann soll eine gesetzliche Grundlage geschaffen werden für den Bund. Da wird nochmal alles Mögliche aufgezählt, was man verhindern will. Antisemitismus, Rassismus, man möchte gesellschaftliche Vielfalt, Förderung von Toleranz, Anerkennung von Diversität. Und ihr wisst schon, wenn... Das ist vor Ort, glaube ich, so die LSBTT-Woche oder so im Jugendzentrum. Sowas, ja. Mhm. Und denkt dran, wenn ihr diesen ganzen Scheiß nicht mitmacht, seid ihr automatisch Demokratiefeinde, wenn ihr zum Beispiel fragt, aber ist Diversity denn per se irgendwie, hat das einen inhärenten Wert, dann seid ihr eigentlich schon auf der Seite, gegen die dieses Gesetz gemacht werden muss. Ja, vor allem müssen wir das institutionell überall betreiben aktiv, ne? Oder müssen wir nicht einfach die Leute einfach machen lassen, so wie sie möchten, ne? Also es ist ja jetzt nicht so, wie sie jetzt immer da, ich fand das auch eben so krass, möchte nur mal herausheben, dass die Kahane echt gemeint hat, ein Drittel von der Gesellschaft sind irgendwie rechtsextrem. Was das eigentlich für eine krasse Aussage ist. Radikale Mittelstudie. Hm? Ja. Ja, das ist einfach Quatsch. Also, das ist doch totaler Schwachsinn. Die meisten Leute geben doch da einen Scheiß da drauf. Wenn irgendwer sich da irgendwie bewirbt bei denen oder so und der ist da fähig dafür, dann fragt man doch nicht, ob der jetzt irgendwie zu der falschen Sorte Menschen irgendwie gehört oder so. In was für einer Welt leben die denn? So Unterstellung, sowas, ne? Für ganz viele Leute. So. Ja, aber das ist für die Realität. Ja gut, der Rest ist eigentlich organisatorisches, also da wird dann nochmal aufgezählt, langfristige bedarfsorientierte Förderung, Sicherung der Finanzierung, Festlegung des Adressatenkreises, Förderung und Fördervoraussetzungen, Ausführung des Gesetzes, wissenschaftliche Begleitung und dann Berichterstattung an den Deutschen Bundestag. Ja, das Diskussionspapier von Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Ja, und es gibt jetzt hier auch irgendwie so eine super schlaue Webseite gegneranalyse.de und da arbeitet wohl der Herr Meißner vom ehemals Tagesspiegel. Ich habe die ganze Zeit versucht, mich zu erinnern, was mit dem war, aber ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass der bei 2-3 Kontroversen irgendwie immer aufgepoppt ist mit episch schlechten Sachen. Und ich glaube, gegen den Donald Fonso hat er damals auch irgendwie geschossen bei irgendwelchem Zeug. Und der ist da jetzt angestellt und diese Gegneranalyse gehört zu dem Zentrum Liberale Moderne und das wusste ich halt auch nicht. Die sind irgendwie von der Böll-Stiftung finanziert. Also ist das eher so die liberale Postmoderne, was sie da. Agentin 2.0 oder so. Ja. Ah, ja, und auf dem Ding halt stehen. Auf angebliche Feinde der liberalen Demokratie. Und das sind dann so Sachen wie Nachdenkseiten, habe ich da irgendwie gesehen gehabt. Und was war noch? Auf jeden Fall ist gegneranalyse.de gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben und von der Bundeszentrale für politische Bildung. Mhm. Wir fallen alle weich, egal ob wir beim Tagesspiegel aufhören oder sonst irgendwas. Wir fallen alle weich. Das ist alles total super. Ne? Da habe ich irgendwie eine super schlaue Webseite, wo ich den Leuten meine Meinung über irgendwelche politische Opposition von mir breittrage und das wird dann finanziert vom Staat. Also, Ja, weil das ja so menschenfeindlich ist oder so. Ich weiß nicht genau. Das müssen sie auch anders begründen, als dass das politisch wäre, ne? Ja, die Sachen, die da haben, also da würden mir ganz andere Beispiele einfallen. Ich fand das ziemlich dünn auf jeden Fall, was sie da erzählen. Und der Mehrwert war auch gering. Also ich kann mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Ich weiß nur noch Nachdenkseiten hatte ich da irgendwie gesehen. Und das ist dann wahrscheinlich auch wieder so das Level halt. Ne? Irgendwelche Leute sagen, das, was die Regierung macht, ist falsch. Und vielleicht sagen die das auch mit irgendwelchem Blödsinn noch vermischt oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist auch eigentlich scheißegal. Aber Gegneranalyse. Ah, die untersuchen halt, die machen sowas Ähnliches wie wir. Die suchen sich halt Artikel raus oder Posts oder so und ordnen die dann als gefährlich ein. Okay. In unseren Fallstudien werden Expertinnen einzelne der alternativen Medien herausgreifen und genauer untersuchen. Was ist das inhaltliche und politische Profil des Mediums? Wie wird gearbeitet? Wer sind die Akteurinnen und welche Berührungspunkte gibt es zu anderen alternativen Medien? Ja, Gesinnungsschlüsselei. Klingt schon so ein bisschen, wir möchten gerne ein Netzwerk irgendwie feststellen. Verschwörungstheorie. Wo wir dann irgendwie hinterher genau wissen, wo wer mit wem. Das ist schon gegen Medien als Radikalisierungsmaschine. Du hast recht, illiberale Postmoderne, auf jeden Fall. Die haben sogar ein Archiv antiliberales Denken auf ihrer Seite. Personen. Alain de Bedouard, Heidegger, Jünger, Lorenz, Nikisch, Karl Schmidt, Bote Strauß, Oswald Spengler, Thomas Mann, Richard Wagner. Okay. In völliger Verkennung, dass man irgendwie früher ein bisschen anders gedacht hat und so und die Gesellschaft andere Bedingungen hatte, deswegen hat man das alles ein bisschen anders gesehen und so. Ich komme nämlich drauf. Oh, die Seite könnten wir uns echt eigentlich mal irgendwann angucken. So als wir könnten den Stream Gegner-Gegner-Analyse nennen oder so. Und dann schauen wir uns die Seite an. Da ist viel, die Begriffsklärungen sind sicher sehr unterhaltsam zu lesen. Bei mir hatte die irgendwie gar nicht richtig funktioniert, hatte ich das Gefühl. Ich habe da irgendwas angeklickt, da waren nur so drei Kuller, die irgendwie geblinkt haben und da kam dann nichts. Ah, vielleicht hatte ich auch das habe ich auch gesehen bei Fallstudien. Da kommt nur so ein Ladedingsbums. Naja. Ach so, interessant. Aber Beweisen. Wir alle wissen ja, die Gefahr geht gar nicht von den Medien aus, sondern von den Videospielen. Wir alle haben es noch im Ohr, wie das ist. Ne? Man kommt in so einen Chat rein bei Steam, dann sagt der Erste halt, begrüßt dich wie in Deutschland 1933 und dann sagst du das auch und dann lacht ihr über dreckige Witze, über Minderheiten. Und ja, ich erinnere mich da noch an diesen Herrn von der Zeit, bei dessen Lesung ich ja war, der auch bei Republika aufgetreten ist mit dem Buch. Und der hatte ja original behauptet, dass da die Gamer, die unpolitischen Gamer ja nur eine Herausforderung suchen und wenn dann irgendwie so ein Discord-Server oder so die Leute da meinen so, ja, wir ärgern jetzt den oder den, dann denken die sich halt so, ja, das ist ja ein Spiel und ich suche eine Herausforderung und dann machen die da halt mit. So als ob die das überhaupt nicht wahrnehmen würden oder nicht einordnen könnten, wenn irgendwelche Nazi-Symbole irgendwo aufpoppen. Also und das ist so die Tiefe der Analyse, die es da gibt. Ja, also die Behauptung, dass da Leute sich losschicken lassen, so armeetechnisch oder so, ne? Das, oder eben andere Leute das machen würden, wie der Alfonso und so, ne? Das System, Don Alfonso, wie es hieß. Ist also auch so ähnlich, ne? Wir haben hier halt eine digitale Analyse vom Institute for Strategic Dialogue. Das kommt mir auch bekannt vor. Da hat man auf Steam, auf Twitch, auf D-Live und noch irgendwo, fällt mir gerade nicht ein, Discord, genau, hat man sich das angeschaut. 45 öffentliche rechtsextreme Gruppen hat man auf Steam gefunden, 24 rechtsextreme Chat-Server auf Discord, 100 extrem rechte Channels auf DLive und 91 Channels auf Twitch. Und man hat dann versucht herauszufinden, inwieweit die halt verwendet werden, um neue Leute anzuwerben oder Menschen zu radikalisieren. Und man hat als erstes herausgefunden, diese Leute spielen gar nicht den ganzen Tag Heimat Defender oder Feminazi The Triggering, sondern sie spielen Counter-Strike und Call of Duty auch auf ihren Kanälen und sie spielen diese Spiele und sie reden über die Spiele und manchmal sind sie halt auch rechtsradikal, aber sie sagen, sie halten da keine Monologe und sie sagen halt, sie haben zwar Hinweise drauf gefunden, aber die sind wohl eher nicht so wirklich schlagend, dass man sagen könnte, das wäre halt, das würde implizieren, dass das halt eine Plattform ist, auf der rechte Leute rekrutieren. Wie gesagt, sie sagen, die meisten Sachen, die sie gefunden haben, das spielen halt Leute Spiele aus den gleichen Gründen, wie das auch andere tun, nur dass es in dem Fall halt rechte Leute sind und die gründen dann auf Steam halt eine rechte Gruppe und nicht irgendwie. Ja. Kennst du dieses Meme von den Jungs, die miteinander spielen und da steht jemand drunter und sie dachte, er geht fremd oder so? So, das erinnert mich ein bisschen daran auf jeden Fall. Ja, also es steht also, natürlich ist das hier keine umfassende, schlagende Studie, die jetzt sagt, okay, so ist es und so ist es nicht. Aber für diese ganzen Leute, die halt diesen Bullshit schon seit Jahren verkünden, dass man auf Steam in so eine rechte Gruppe gerät und am nächsten Tag schneidet man sich irgendwie die Haare kurz, läuft in Bomberjacke und Springerstiefeln rum, dass das halt einfach Unsinn ist. Genau wie die Social Boots Unsinn waren. Und der ganze andere Kram, den ihr euch im Internet irgendwie als Bogeyman aufbaut. Social Boots, kann mich nicht erinnern, was war das? Ach, das war der Versprecher von der einen Tante, die wollte Social Box sagen, ja, das war Social Boots. Das okay. War die Angehörige des Niedersächsischen Landtags von der FDP namens Almut von Belo. Mhm. Vor vielen, vielen Jahren hatten wir uns ihre Rede angeschaut, wo sie von Social Boots gesprochen hat. Ja. Also, ja, ich fände es interessant, da mehr zu drüber zu hören. Und das wäre ja auch ganz interessant, halt auch einfach, weil sie sagen hier in dem Artikel auch, es gibt eine Riesenschwemme an akademischem Material, das halt behauptet, dass es diese Pipeline gibt. Ganz was Neues, wer hätte das gedacht? Ja? Diese ganzen Leute, die werden sich dann da über Gamergate ein- genau, wir haben unsere wunderbaren Meinungsartikel, aber irgendwie können wir es alles nicht objektiv feststellen. Hm, komisch. Muss wohl daran liegen, dass unsere Methoden noch nicht ausreichen. Oder wir waren noch in dem falschen... Menge, ne? In einem falschen Chat oder so. Man muss auch sagen, dass es hier ist also eine rechtskritische Seite, also auf jeden Fall nicht im Verdacht, dass hier jetzt hier Breitbart ist oder so. Schauen wir mal. Und dann ist Jubiläum. Ich sehe es schon an dem tollen Icon. Es ist Jubiläum, 10 Jahre nach Tropes vs. Women in Videogames, sagt Anita Sarkeesian, wir haben gewonnen. Die Golden Ananas haben das nicht gewonnen. Nee, die Spieleindustrie haben die gewonnen. Yeah. Ja, haben die gewonnen. Ja. Für sich genau. Gewonnen, nee. Hier hieß das Spiel hier Last of Us 2, das war ja im Endeffekt das, wo sie ihre ganzen Tropes alle subvertet haben und hat ja auch allen Leuten super gefallen, nämlich eher nicht. Ja, und auch dieser Trend zu den, ja, sage ich mal, nicht mehr so normschönen Protagonistinnen-Spielen, der wird ja im Moment auch sehr gememt und die Leute fragen sich halt, was der Unsinn soll. Ja, aber gut, macht mal. Nee, was ich halt lustig finde, ist, dass Anita, die ja eigentlich mit Videospielen nie wieder was zu tun haben wollte und sich jetzt ganz aber nach 10 Jahren doch nicht anders, als doch nochmal zu kommen und angelatscht zu kommen und zu meckern. Ich habe mir ein Video von The Quartering drüber angeguckt, auch der meint halt in ihrem, also bei ihren Videos hat sie irgendwie 500 oder 600 Aufrufe drauf, das bei ihrem riesen Abo-Count, da sind wir ja deutlich besser ja, und ja. Ja. Ich bin im Ernst, ne? Das, also, ja, was macht der Pop-Culture-Detective, ihr Ex-Freund? Der hat doch riesige Mengen Kohle bei Patreon eingefahren, als wir das letzte Mal gekommen. Okay. Ich kann mich nur erinnern, dass eine ganze Zeit lang auf jeden Fall die Videos von dem unglaublich oft empfohlen wurden bei mir. Also ich konnte fast nie irgendwie reinklicken in YouTube, ohne dass ich da nicht eine Empfehlung gesehen habe für so ein Video von dem Typen. Man kann so Leute abschalten. Es gibt so Leute, die schalte ich dann einfach ab. Eine Zeit lang hat man mir ständig hier Nostalgia Nerd und Lindsay Ellis vorgeschlagen, bis ich fast wahnsinnig geworden bin. Aber in den Games, da hat sich da jetzt irgendwas groß geändert oder nicht? Außer jetzt bei Tomb Raider. Nein, also es gibt weiterhin natürlich weiterhin Kontroversen. Es wird ständig halt versucht, weiter zu zensieren, was Klamotten angeht, Outfits. Es gibt immer noch Gejammer. Aber es gibt immer noch für jeden Spieler, also auch für jeden Geschmack und so. Oder es ist ja immer mehr. Ich meine, du sollte dann deinen Vorgarten pflegen mit dem Spiel oder so, wenn du willst, ne? Ist ja alles Mögliche. Also, ja, ich glaube, das führt jetzt hier zu weit, den ganzen Zustand dieser Industrie nochmal wieder komplett zu beschreiben. Ja, stimmt, ja. Okay. Es gab halt so ein paar Sachen, wo man es auf jeden Fall gemerkt hat, wie ich gerade schon gesagt hatte, dieses Spiel Last of Us 2, dieser Typ, der das gemacht hat, der war ja irgendwie ein Fan von ihr und das hat man halt gemerkt, weil sie haben halt so ein paar Sachen. Neil Druckmann. Genau. Ja, aber da sollte man sich tatsächlich mehr Gedanken machen. Sie haben halt ein paar Sachen gemacht, die halt direkt eigentlich aus ihrem Gemecker irgendwie zu übertragen sind, auf jeden Fall. Ne? Mhm. Also sowas wie, dass man nicht den weiblichen Protagonist irgendwie sterben lässt, was dann die männlichen, also nicht irgendeine weibliche Figur sterben lässt, was dann als Ansporn für die männliche Figur gilt, sondern die haben es dann umgedreht, die haben dann irgendwie die Vaterfigur dann da sterben lassen und das dann als Ansporn für den weiblichen Protagonisten genommen, solche Sachen ja, halt. Finde ich schlecht, das ist auch lehrreich, ne? Vielleicht für die, die immer gemeckert haben. Ja, aber es... Das ist, wird doch auch gefühlsmäßig um was anderes geht. War oder? Halt ein ambitioniertes Projekt, was aber im Endeffekt ziemlich gescheitert ist. Ja, also und auch so Sachen mit, jetzt sind wir alle lesbisch und das muss man dann unbedingt thematisieren. Und lauter so ein Zeug, ne? Also, ja... Das merkt man halt schon und dann ist es halt auch immer noch so, dass diese Spiele aus dem Ausland diesen Krempel halt eher nicht so haben. Also mit Ausland meine ich jetzt halt irgendwie Asien und wir hatten ja auch irgendwelche Sachen aus Osteuropa und so, wo sich dann in der westlichen Spielesphäre drüber aufgeregt wurde, dass die sich da nicht dran halten an unsere super tollen neuen Moralvorstellungen. Ja, aber diese amerikanische Industrie ist ziemlich heftig. Also im Endeffekt, das Ganze wird halt am Leben gehalten von so Leuten, die sich halt jedes Jahr immer wieder ihre EA-Titel halt kaufen, so die Normies halt, ne? Und aber die Größe, die das Ganze mal hatte, ist also auf jeden Fall enorm geschrumpft an Einfluss und so, weil man sich irgendwelche alle möglichen Leute, denen das halt egal ist, irgendwie vernünftige Produkte zu machen oder so, die halt meinen, sie könnten jetzt irgendwie die Leute umerziehen und so weiter und so fort. Ja, Anita weist doch darauf hin, dass halt die Besserung nur im Westen eingetreten sei. Sie sagt also ganz klar, Japan muss sich noch bessern. Übrigens, der Pop Culture Detective hat zwischen 2.000 und 8.000 Dollar, je nachdem, was für Tiers da gewählt wurden. Aber ich muss vielleicht nochmal erklären, für die Leute, die nicht so drin sind, das war der Ex-Freund von Sarkisian, der wohl auch viel von ihrem Material halt produziert hat oder geschrieben hat. Und der Herr McIntosh, der ja auch berühmt geworden ist mit seinen teilweise ziemlich außerweltlichen Behauptungen, die dann auch dazu geführt haben, dass man diesen Hashtag Full Macintosh Never go full Macintosh gebracht hat, genau, in Anspielung auf dieses Never go full retard von dem hier aus Tropic Thunder, diesem Spruch. Ja. Und er mochte es gar nicht, wenn man ihn Josh Macintosh genannt hat. Er ist Jonathan. Übrigens nicht verwandt mit Peggy Macintosh, die ja auch in diesem ganzen progressiven Spektrum da Feminismus postmodernen Kram. Ist das die von dem Macintosh-Computer? Nee, das ist auch noch was anderes. Macintosh waren doch diese leckeren britischen Süßigkeiten, ne? Für mich ist das ein Nachname in Englisch, aber okay. Nee, Mammon. Das stimmt sicher nicht. Das ist Fake News. Ich kann auch nicht alles wissen, ja. Rassismus als Propagandawerkzeug. Ja, von Kahane lernen heißt siegen lernen, dachten sich wohl die Russen. Ja, da läuft was falsch, ist jetzt aufgefallen. Weil, ja, mit Rassismus irgendwie Propaganda zu machen, ist schon schwierig. Vor allem, wenn man irgendwelche Szenarien heraufbeschwört, beziehungsweise irgendwelche alltäglichen Sachen, die passieren, hochstilisiert, dass es was mit Rassismus zu tun hat, fördert nicht so ganz das gesamtgesellschaftliche Klima. Ist den Leuten jetzt aufgefallen, weil das halt von russischer Seite teilweise betrieben wird. Teilweise ist es ja auch so, dass der russische Staat das ausnutzt, ja, dass alles, was positiv über Russland ist, eignen sie sich ganz gerne an. Es wird natürlich immer gesagt, oh Gott, die hybride Kampfführung von Russland, die inszenieren diese ganzen Sachen auch teilweise. Ja, das ist ein bisschen übertrieben meiner Meinung nach, aber die nutzen natürlich die Sachen aus, wenn sie einmal in der Welt sind. Wir erinnern uns ja noch an den ganzen Fall Lisa vor, wann war das? Ein paar Jahren, wird ja auch erwähnt in dem Artikel, wo es dann hieß, oh ja, hier Russlandfeindlichkeit und Leute sind demonstrieren gegangen. Und das wird ja bis heute immer noch als eins der glorreichsten Propagandastücke, die Russland irgendwie mal auf deutschem Boden ausgeführt hat, gezeigt. Aber jetzt im Rahmen der Ukraine-Krise ist es halt tatsächlich so, dass russlandfeindliche Sachen passieren. Allein die Berliner Polizei zählte seit dem 24. Februar 57 Übergriffe auf russische Institutionen und Personen. Achtung, darunter sind vor allem Sachbeschädigung und Graffiti. Also ist das alles gar nicht so schlimm, ne? Also da, ne? Ja, ne? Ja. Das Bundeskriminalamt geht von rund 500 strafrechtlich relevanten Delikten mit Bezug zum Ukraine-Krieg aus, die gegen Russland gerichtet sind oder russisch sprechende Leute, Firmen, die russische Beteiligung haben und so weiter und so fort. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wenn jemand auf Facebook quasi sagt, hier, liefer nicht mehr nach Russland, du böse, böse Firma, ob das schon darunter zählt, wahrscheinlich nicht, weil das ist ja, das hat ja wieder einen ganz anderen Hintergrund. Konkret wird hier ein Fall geschildert, wo bei einem Jugendzentrum jemand, der fürs Jugendzentrum gearbeitet hat, ein Jugendlicher, der hat halt, war jahrelang da, war sehr beliebt, hat sich eingesetzt für die Administration und hat Thekendienst gemacht und andere Sachen übernommen, alles ehrenamtlich. Und der hat sich allerdings positiv zum Ukraine-Krieg geäußert. Hat im Endeffekt gesagt, hat sich positiv geäußert. Er hat halt gesagt, es ist im Donbass sind auch Leute bombardiert worden und jetzt das ist die Ursache des Krieges. Und ja, das konnte dann leider die Leitung des Jugendzentrums so nicht mehr hinnehmen. Es ist im Endeffekt so gewesen, dass da auf TikTok und auf anderen Social-Media-Kanälen das eine relativ große Welle geschlagen hat, weil die Mutter halt auch protestiert hat und meinte, das ist Rassismus, dass mein Sohn hier nicht mehr teilnehmen darf. Harry Lause, Chef der Einrichtung, ahnt von all dem nichts, als er am Freitag in sein Büro kommt. Am Tag zuvor war im Jugendzentrum das Gespräch mit der Mutter und dem Jungen eskaliert und dann online viral gegangen. Ein paar Tage vor dem Video hätten sich Jugendliche und Erwachsene im Jugendzentrum über den Krieg in der Ukraine unterhalten. Der Junge habe sich da positiv zum Krieg in der Ukraine geäußert. Das konnten wir so nicht stehen lassen. Ein Angriffskrieg zu rechtfertigen steht den Werten, die wir hier vertreten, absolut entgegen. Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, weil das ein toller Junge ist, der eine super Tendenz hat, aber durch sein Ehrenamt repräsentiert er das Haus ja nach außen. Ja, Hausverbot hat er nicht bekommen, aber er darf halt nicht mehr ehrenamtlich dort tätig sein. Der Experte für Nicht-Russlandfeindlichkeit, nein, Antislawismus in Deutschland, Prokopkin, mischt sich auch in die Diskussion ein. Die russische Botschaft wendet gezielt Falschinformationen an als Teil seiner hybriden Kriegsführung, um für Chaos und Verunsicherung in der russischsprachigen Community zu sorgen. Dieser Fall wurde halt auch von der russischen Botschaft dann auf Social-Media-Kanälen gepostet. Also relativ unverfänglich, würde ich sogar sagen. Ich gucke gerade, ob ich das Zitat finde. Nee, aber ja, gut. Und der Antislawismus-Experte meint, es kommt so vor, dass nur russische Menschen diskriminiert würden. Die russischsprachige Community ist allerdings divers. Nicht alle, die Russisch sprechen, stammen aus Russland. Deswegen sollte man nicht von russlandfeindlicher Sache sprechen, sondern bitte nur Antislawismus, weil sonst fördert ihr Putin. Also wenn ihr das nächste Mal mitbekommt, dass irgendjemand scheiß Russe sagt, dann ist das keine Russenfeindlichkeit, sondern nur Antislawismus. Ihr wisst Bescheid. Nur, das ist natürlich viel, viel besser. Ja, im Grunde genommen alles. Hier, da ist nochmal das, was die Webseite der russischen Botschaft gepostet hat. In einem Jugendzentrum der Stadt Hövelhof wurde ein 13-jähriger Jugendlicher von der Ausübung seiner freiwilligen Aufgaben abgesetzt, weil er sich weigerte, die in Deutschland dominierende Meinung zu den Entwicklungen in der Ukraine zu unterstützen. Fand ich jetzt eine relativ neutrale Aussage. Da hätte ich bei der hybriden Kriegsführung doch etwas mehr erwartet, damit die russischsprachige Community auch wirklich total verwirrt wird und verunsichert wird. Ja, also, ne? Man kennt das ja auch aus anderen Kreisen, wo halt mit Rassismus um sich geschmissen wird, wenn Situationen eskalieren. Da ist es natürlich immer der Fall, weil wir wissen ja von Frau Kahne, 30% der Deutschen sind rassistisch und so, ja. Aber bei russischsprachigen Leuten, verhält sich das alles ganz anders, selbstverständlich. Ne? Ähnlich wie vorhin mit den Statuen. Ne? Da muss man mit zweierlei Maß messen. Mhm. Ja, und hier hat es eine Preisverleihung gegeben. Ein Preis, der benannt ist nach einem von den Opfern von Hanau, die natürlich auch wieder als rassistisches Attentat und so weiter bezeichnet werden. Und deswegen hat man dann hier den Antiterror-Preis, weil das ja ein rassistisches Terrorattentat war, wie wir ja alle wissen, rausgegeben und hat das auch an den Rapper, was war es, Haftbefehl oder so? Oder nee, Massiv heißt der Rapper. Und der hatte mal den Rap-Song verurteilt, indem er den Islamisten Bilal Gümüş, einen der bekanntesten Salafisten Deutschlands, als Helden glorifiziert und ihn als Opfer von Rassismus darstellt. Und mit der Hamas hat er auch irgendwas geschrieben, dass das im Gazastreifen Warschauer Ghetto wäre und so weiter und so fort. Alle möglichen Dinge. Ja, läuft mit dem Antiterrorismus. Da kann man den Leuten schon mal einen Preis vergeben. Weißt du noch, als Bushido den Integrationsbambi bekommen hat? Nee, weiß ich nicht mehr. Den Bambi gibt es ja vorher. Ist das für ein Preis? Gibt es den auch schon vorher oder haben sie sich den extra gebastelt? Aber mich überrascht es auf jeden Fall überhaupt gar nicht, diese ganze Geschichte. Ich wusste zwar nicht, dass es diesen Preis gibt, aber wenn jetzt einer sagt, das gibt es so einen Preis und da haben wir dem Rapper einen Preis gegeben, dann würde ich sagen, okay. Ich erinnere mich da vage dran. Ich weiß nicht, ob wir da vielleicht sogar schon mal drüber berichtet hatten. Also jetzt nicht über den Fall, aber über den Preis. Ja. Ja. Was es nicht alles gibt. Aber das ist alles prima. Da steht die Regierung dahinter, alle möglichen Leute hier. Schirmherrschaft von Olaf Scholz und so. Ja, ist wichtig, gegen Terror was zu machen. Ja, und da sieht man die Leute dann wieder nicht. Ne? Und das ist auch vollkommen konsequenzfrei und so, da riecht man sich da ein bisschen drüber auf und nach einer Woche ist das alles wieder vergessen. Naja, wir werden ja von den Medien da entsprechend geblitzdingst und dann, ach, geblitzdingst. Guck mal, Will Smith. Perfekte Überleitung, ja. Ja, wer hat dieses Bild noch nicht, kannst du ein bisschen hochscrollen, damit die Kollegen das auch sehen. Wer hat dieses Bild nicht gesehen diese Woche? Ne, wahrscheinlich kaum jemand. Will Smith, der Chris Rock ohrfeigt, weil der einen hämischen Witz über Will Smiths Frau gemacht hat, die an einer Krankheit leidet, wohl die ihre Haare ausfallen lässt. Und er hat gesagt, er würde sie gerne im zweiten Teil von Die Akte Jane sehen. Damals ein Film mit Demi Moore in den 90ern, für den sie sich sehr publikumswirksam eine Glatze hat scheren lassen. Ja, schlechter Witz, kann man drüber streiten, irgendwie, ob man sowas macht. Kann man machen. Vielleicht hat er es auch einfach nur für einen Modetrend gehalten. Was auch immer. Ja. Ob das ein Grund ist, vor Millionen Fernsehzuschauern aufzustehen und dem Typ eine zu schallern. Also vielleicht ist es auch irgendwas mit den Drücken oder so, die Frauen so gerne tragen da bei den Schwarzen häufig, ist mir aufgefallen. Und darunter haben sie gerne mal eine Glatze, jo. Aber dann zeigt man sich eigentlich auch nicht mit Glatze, sondern mit Perücke, ne? Man kann sich ja dann jetzt überlegen, ob das irgendeine Relevanz hat. Ich glaube ja eher nicht, dass das irgendeine Relevanz hat, was ich glaube auch, dass das drei Millionäre da machen. Schlechte Schauspieler sogar, finde ich. Also. Ja, die Diskussion ist ja deswegen so gesalzen und gepfeffert, weil einerseits die Oscars in den letzten Jahren ja nicht so super relevant waren und jetzt gibt es mal wieder was, worüber man bei den Oscars berichten kann, sagen manche Leute zynisch. Dann gibt es ja auch noch eine Fraktion, die immer bestimmte Symboliken in diese ganzen Produktionssachen reininterpretiert, Stichwort Illuminati und solche Sachen. Und die sagen natürlich, da okay. ist Will Smith ist getriggert worden von seiner Frau. Erst hat er über einen Witz gelacht, dann hat sie ihm das Codewort zugeflüstert und auf einmal ist er aufgestanden und hat seine Körperhaltung verändert und ist auf die Bühne produziert und hat ihm einen Slap gegeben. Ja, das finde ich immer sehr belustigend, diese ganzen Interpretationen der ganzen Sache. Meine persönliche Meinung ist, die Frage, die Comedy-Nummer, die er dort vollführt hat, ist das alles Impro oder ist das nicht vielleicht geskriptet vorher? Also ob der Witz jetzt, ob die Reaktion geskriptet war, darüber rede ich gar nicht, aber ich meine, ich glaube nicht, dass es so ein spontaner Witz war. Also das hat ja, es könnte sein, dass er sie da gesehen hat und ihm der eingefallen ist, aber... Glaube ich eher nicht. Also bei diesen Geschichten, die proben das ja auch und so. Ja, ja. Das wird, also ich, mein Verständnis war auch, dass die Sachen geprobt werden einerseits und dass halt auch bestimmte Witze nicht gemacht werden dürfen, weil das halt alles abgesegnet wird. Naja, wenn Ricky Gervais da ist, ist das anders, aber Chris Rock kann sein Maul, glaube ich, nicht. Ricky Gervais hat auch sehr lustige, weil die Leute ihm natürlich gesagt haben, so, was hättest du denn gemacht und so. Und er hat auch ein paar sehr lustige Sachen rausgehauen, auf jeden Fall. Kann ich mich jetzt zwar nicht mehr dran erinnern, aber wenn er nochmal auf seinen Twitter schauen wollt. Da waren auf jeden Fall ein paar lustige Sachen dabei. Ich glaube, er hat ja irgendwie sowas geschrieben wie, ja, es sind alle repräsentiert, so, ne, diese ganzen Sprüche, die sie da immer haben, sämtliche Demografien sind abgebildet, außer arme Leute natürlich, scheiß auf die. Oder solche Sachen. Ja, und ich bin eigentlich der Meinung, was ich halt viel gehört habe, was für mich plausibel klingt, ist halt dieses Ding mit, also, das ist ja sowieso... Ich habe das auch schon vor einer ganzen Weile irgendwie gehört, diese komische Jada Pinkett Smith, die scheint ja auch irgendwie nicht so ganz frisch zu sein. Und die hatten ja jetzt irgendwie so eine offene Ehe, hatte ich irgendwie mal gehört. Die waren auch beide Scientologen. Das auch, ja. Da haben wir auch gleich noch eine Quelle zu. In Amerika im Boulevard spielt das eine größere Rolle, ja. Nicht zu viel vorwegnehmen, da haben wir auch gleich noch eine Quelle von Price dazu. Aber auf jeden Fall, und sie hat das wohl eher nur ausgenutzt mit dieser offenen Ehe und das kam wohl irgendwie von ihr. Und es gab ja auch in dieser Sendung da einen Witz schon auf in diesem Bereich, nämlich von der einen, also es haben ja irgendwie drei Frauen moderiert dieses Mal, was natürlich auch wieder, ja, super, Frauen, bla bla, irgendwelche Leute haben dann schon gewitzelt von wegen, ja, drei Frauen kriegen wir irgendwie für das Geld von einem Mann, hahaha. Und diese Wanda Sykes heißt sie, glaube ich, die hat nämlich irgendwie so einen Witz gemacht von wegen, alle Single-Männer müssen sich irgendwie Covid testen lassen oder so. Und dann hat sie irgendwelche Leute aufgezählt und einer von denen war halt eben Will Smith oder sie hat irgendwie gesagt so, ja, hier, deine Frau hat gesagt, du sollst auch den Test machen oder so. Und das war halt so ein Witz auf Kosten von ihm, von wegen so, ja, hier, du bist ja quasi ein Single-Mann oder so, weil deine Frau ist ja eh nicht richtig deine Frau oder so. Und die Leute mutmaßen halt eben, dass er der konnte ja schlecht einen runterhauen oder so. Und dass er da wahrscheinlich sich so ein bisschen bloßgestellt gefühlt hat oder so. Und das dann hinterher dann an dieser Geschichte dann irgendwie ausgelassen hat, da irgendwie überreagiert hat oder so. Und der hat danach dann auch noch irgendwie rumgeflennt und sich von irgendwelchen Leuten da trösten lassen, lauter solche Szenen, die dann noch irgendwie sich abgespielt haben, so in der Werbepause und so ein Zeug. Ja, keine Ahnung. Aber ich fand es auch interessant, wie, also in Amerika habe ich halt diese ganzen Sachen, die ich gerade gesagt habe, auf jeden Fall gehört. Ja, Bill Maher hat auch so was Ähnliches halt gemeint. Aber in Deutschland war es ganz anders. Also in Deutschland habe ich die ganze Zeit immer nur gehört, so, ja, hier, der verteidigt seine Frau und so, und die ist ja krank und ja, er verteidigt sie und ist das nicht toll und ist das nicht schön, so, und das, braucht man das nicht wieder irgendwie, dass die Männer ihre Frauen verteidigen und solche Sachen, also ohne Scheiß. Und ja, Ja. das ist den Leuten überhaupt gar nicht eingefallen, dass vielleicht diese Frau irgendwie auch irgendwie nicht ganz okay ist oder so, und diese Ehe, die die da führen, vielleicht nicht so unbedingt die tollste Idee ist und so in dem Ja, besten aber Zustand sich befindet. Nee, das ist einfach nur so, ja, der hat ja einen Witz auf Kosten von der Frau gemacht und dann hat er sie da halt verteidigt oder irgendwie sowas. Und das ist dann plötzlich in Ordnung. Ne? Ansonsten regt man sich auf über irgendwie toxische Männlichkeit und was weiß ich nicht was, aber sowas soll dann jetzt plötzlich wieder okay sein oder so. Und dieser Witz war also dann in wirklich der Deutschland vom Gipfel der Gesetz nicht, ne? Harmlosigkeit, also. Das müssen wir dann noch anmerken, dass das vom Gesetz nicht so okay ist. Also wenn du irgendwie eine Frau rettest und dann den Typen zusammenschlägst, dann kriegst du auch ein Problem, weil Natürlich, du den das Typen ist in Amerika zusammenschlagen auch kannst, nicht ne? okay. Und die Leute haben ja auch Ja. gefordert, und das war ja auch so eine Dimension von dem Ganzen, was viele Leute ja auch gesagt haben, wenn das jetzt irgendwie ein weißer Mann gewesen wäre, der den Chris Rock da eine scheuert. Das ist nochmal eine ganz andere Dann Ebene gewesen. wär aber klar, wie die Leute darüber denken, ne, dass das überhaupt nicht geht und so. Und da wäre eine riesen Rassismusdebatte irgendwie im Gange und Darf von wegen. ich hier einhaken und den Ja. Artikel besprechen? Weil der Artikel ist vom Guardian und er ist überschrieben mit: Die weiße Empörung über Will Smiths Ohrfeige wurzelt in Anti-Blackness. Also, dass wir uns überhaupt darüber unterhalten, ist schon schwarzenfeindlich. Ich weiß nicht, ich wollte deswegen auch das Ganze mal unterbrechen, bevor wir uns um Kopf und Kragen reden. Wenn das gerechtfertigt ist, sogar wichtig ist, die Motive für die Ohrfeige zu hinterfragen, ist klar, dass die Gegenreaktion gegen Smith nicht nur Anti-Blackness ist, sondern auch Respekt, halt eine Frage des Respekts, also dass man ihn nicht respektiert, weil er schwarz ist und dass Schwarze ja sowieso ihr ganzes Leben lang möglichst unbedrohlich wirken müssen, damit sie nicht die armen, damit sie nicht die bösen Weißen triggern und dann von denen wieder unterdrückt werden, sind Schwarze darauf konditioniert, möglichst unbedrohlich zu wirken. Und hier Das geht dann ist ein halt sehr ein wichtiger Punkt. Schwarzer, da geht dann halt ein Schwarzer hin und haut einen Schwarzen. Das ist ja genau das, was dann halt wieder zu dieser Bedrohungsgeschichte hin. Also hat alles mit Rassismus zu tun. Schwarzer Mann schlägt schwarzen Mann, schwarze Menschen am meisten betroffen. Bärendienst sozusagen. Das ist Ich aber ein finde es sehr auch wichtiger schwer zu Punkt, aber glauben, aus dass einer das ganz anderen Community, und zwar die Black Community hat das selber sehr kritisch empfunden, weil die immer sehr darauf bedacht sind, dieses Klischee vom Angry Black Man bloß nicht hochkommen zu lassen. Und da gibt es auch sehr interessante Abhandlungen. Ich darf als schwarzer Mann, darf ich nur freundlich sein, weil ich sonst direkt Angry Black Man bin. Und da gibt es sehr viele Leute, die meinen, dass der Will Smith der ganzen schwarzen Community halt einen Bärendienst erwiesen hat, weil halt, ja, ich meine, Will Smith ist jetzt nicht unbedingt als Rabauke, der sich prügelt, irgendwie so im Hinterkopf der Leute. Und deswegen hat er aus, die Kritik der Black Community geht halt in die Richtung, Will Smith hat sich als Angry Black Man gezeigt und damit die Ressentiments gegen uns weiterhin verstärkt. Das ist nicht zu unterschätzen. Also Ja, ich meine, diskutieren sie wohl auch, wenn ob sie den dann ausschließen oder in den Oscar wegnehmen sollen oder so. Ausschließen brauchen er sie hat nicht jetzt mehr, das ist, selber glaube ich, verzichtet. abgetreten. Er Ne? hat jetzt auf die Genau. Mitgliedschaft Ach in der so. Academy Genau, aber verzichtet. den Oscar dann nicht zurückgegeben. Das wird dann vielleicht noch Nee, eventuell erstmal verlangt werden, nicht. aber ja, glaube ich eigentlich Finde auch ich aber nicht. auch nicht richtig. Finde ich auch Also, nicht richtig, ist da es der ist, Oscar sind ja ja auch. zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, dann nicht dafür gekriegt, Aber dass er was jetzt ich noch mit. in dem Artikel noch hart fand, war, ich finde es auch schwer zu glauben, dass das gleiche weiße Publikum das Gewalt gegen Schwarze auf der Leinwand in einem fast fetischistischen Ausmaß konsumiert und ziemlich glücklich darüber ist, dass die Akademie diese grundlos gewalttätigen Projekte Jahr für Jahr belohnt, so verstört über einen offenen Handflächenschlag. Weiße Menschen, die Gewalt gegen Schwarze auf der Leinwand in einem fast fetischistischen Ausmaß. What? What? Gibt's Filme, die man gucken kann, wo möglichst viele Schwarzen irgendwie, außer Zulu? Der würde mir einfallen. 12 Years a Slave oder was in die US. Ja, also, aber denken, ja, das ist wahrscheinlich. Jetzt sitzen wieder, die Leute dann, die Nazis sitzen zu Hause. Ja, das ist wahrscheinlich wieder jeden dieses, Tag. Das ist wahrscheinlich dieses gleiche Ding. Das ist dieses gleiche die Ding, wo sie ja auch behaupten, dass wenn jetzt irgendwie in einem Film irgendwie eine Frau geschlagen wird oder irgendwie so, dass dann die Leute nicht die Reaktion haben, dass sie das schlecht finden, sondern dass sie dann meinen, dass sowas produziert wird, weil die Leute das ja geil finden. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich in diesem Fall dann das Gleiche, dass sie sich irgendwie denken, dass sich Leute irgendwie einen Film über Sklaverei angucken oder so, Django Unchained oder irgendwas, und die sich dann einen drauf runterholen oder irgendwie so. Na, irgend so ein Quatsch, weil das in dem verdrehten Hirn von diesen Leuten ja immer so ist, dass nur weil man, natürlich gehören diese ganzen Sachen alle in die Kunst rein. Die Schattenseiten von der Geschichte, von der Gesellschaft und so weiter und so fort, mit künstlerischer Freiheit und allem möglichen Zeug. Und natürlich gibt es auch diese ganzen Exploitation-Gesichtspunkte, dass man irgendwelche Sachen dann auch überzeichnet oder weiß ich nicht was. Aber davon dann immer darauf zu schließen, dass, weil die Leute sich das dann angucken, die das dann auch alle toll finden oder was, ist so bescheuert. Ja. Aber das ist halt bei diesen Aktivisten ist das halt irgendwie so. Die fabulieren so das Böse bei den anderen rein, als wenn sie es irgendwie wenn ihnen das selbst ein Wohlgefühl geben würde oder so. Ein kleiner Schauer. Oh, die sind so böse. Ich erinnere an Malcolm O'Hanwe, der gesagt hat, er würde gerne teuer produzierte Filme über den Mord an der weißen Minderheit während der Revolution auf Haiti sehen. Ich erinnere nur dran. Ja, so ist richtig. Ja, ja, Hollywood wird immer unwichtiger. Glücklicherweise. Ja, hier ein Artikel der Pösen New York Post. Why Will Smith and Jada are the worst. Scientology Kids School, Bizarre Parenting and a Discarded Lover. Ja, also im Boulevard in Deutschland hat das nicht so eine große Rolle gespielt, aber in Amerika ist da halt dieses Ehepaar schon länger unter verschiedenen Gesichtspunkten immer wieder ja, im Fokus der Berichterstattung gewesen über die Jahre. Hier haben wir einen Artikel von September letzten Jahres, der ist also, die aktuelle Entwicklung spielt da noch keine Rolle. Wir haben es ja schon angesprochen, es werden einige Sachen gemunkelt. Fangen wir erstmal mit der ganzen Scientology-Angelegenheit an, dass die Dame, die haben sich übrigens kennengelernt auf dem Set von Prince of Bel-Air. Sie wurde gecastet, sollte quasi seine Freundin sein, aber nein, sie war zu klein, das hat nicht in den Bildausschnitt gepasst und deswegen wurde jemand anders gecastet dafür. Aber viele Jahre später hat Will Smith halt sie als zweite geehelicht und 24 Jahre sind sie jetzt verheiratet. Und die ganze Zeit haben sie sich nach außen hin halt präsentiert wie das, ja, ich will jetzt nicht sagen als konservatives Couple, sondern halt so, ja, zum Beispiel ein Zitat, we have never been Scientologists and we have never been swingers. So, das war immer der Standpunkt, auf den sie gestanden haben. Ja, das mit Scientology haben sie jetzt nicht zugegeben, aber das mit den Swingers ist ja jetzt seit einigen Monaten mehr oder weniger ja, Usus, ne, dass sie sich auch dazu bekennen. Und wie es auch schon erwähnt wurde, der Will macht es nicht, sondern ja, sie macht es. Ja, sehr progressiv, sehr progressiv. Wie schnell sich das ändert. Vielleicht geben die das mit Scientology auch bald zu. Vielleicht gibt es ja bald irgendwann kein Stigma mehr. Ja, aber hat er nicht auch mit seinem Sohn zusammen diesen Film gedreht, der auf irgendwelchem L. Ron Hubbard-Krempel beruht irgendwie? Vor ein paar Jahren schon? Ja, das ist auch so eine Sache, ja. Aber konkret ist es so, die beiden haben eine Privatschule gegründet. Die Schule hieß, wo steht es? The New Village Leadership Academy, ne? Die wurde gegründet, für eine Middle School. Zwei der Kinder von den beiden sind auch auf die Schule gegangen für einige Jahre. Allerdings gab es da halt diese riesige Kontroverse mit dem Lehrmaterial, wer beteiligt ist, welche Leute da ihre Kinder hinschicken. Und Ja, es war dann quasi relativ schnell als Scientology Center verrufen und 2008 wurde die Schule eröffnet, 2013 wurde sie dann ja klarheimlich geschlossen, um einfach diese Diskussion im Keim zu ersticken. Ja, also wie gesagt, diese Diskussion ist in Amerika schon länger geführt, bis nach Deutschland ist es sehr wenig gedrungen. Aber fand ich ganz interessant, einfach mal, weil jetzt diese Ehe halt durch die Academy Awards Kontroverse ins Licht gerückt wird, dass man vielleicht diese Sachen auch mal hier nochmal präsentieren kann. Und viele dieser Sachen sind halt auch von den beiden aggressiv in die Medien getrieben worden. Halt, dass es vollkommen in Ordnung ist mit der Open Marriage und dass das eben, ja, ja, soweit ich gehört habe, größtenteils von ihr. Man darf das gar nicht kritisieren. Und das Ganze ist halt im Rahmen gewesen der Promotion-Tour für die Memoiren von Will Smith, die letztes Jahr rausgekommen sind. Will heißt das Buch einfach nur. Ja, also man hat immer gesagt, nee, das ist nicht, wir führen eine ganz monogame Ehe, wo das halt für sie medial passend war. Aber wo der Trend jetzt ist, dass man doch eher Polygamy macht und eine Open Marriage, da wurde das halt ja aggressiv von den beiden in die Medien getragen, um halt mehr Bücher zu verkaufen. So, das möchte man auch mal sagen. Es ist keine Sache, die ihnen nachgesagt wird. Und man kann auch nicht sagen, Leute würden drauf rumreiten, weil sie haben es halt selber als Marketinginstrument benutzt, um mehr Geld damit zu verdienen. Ja. Aber meiner Meinung nach sollen sie machen, was sie wollen. Aber dass sie da eine Schule für Scientology gegründet haben, wo vielleicht irgendwelche Eltern ihre Kinder hingeschickt haben und die vielleicht in Scientology irgendwie indoktriniert wurden, das verurteile ich natürlich. Aber das sind natürlich auch alles nur böse Verschwörungstheorien. Ne? Ja. Ja, und hier mal noch was zum Thema Männlichkeit und so. Dieses, wie geht's über Twitter rum, von wohl einer deutschen Schule. Darum steht irgendwas von irgend so eine Courage AG oder so. In dem Zusammenhang soll das entstanden sein. Achtung, Sexismus, Triggerwarnung, Suizid. Männer begehen deutlich häufiger Suizid. Und da sehen wir eine Grafik und diese Grafik, die ist auch schon seit ein paar Jahren bekannt. Und was vielleicht viele Leute auch nicht wissen, ganz oben ist Russland. Ne, da gibt es den größten Gender Gap. Suizide von Männern und Frauen, dieser riesige Balken, den wir da sehen, oben ist der für Männer und der kleine Balken da unten ist der für Frauen. Und gefolgt von... werden auch die Männer besonders nicht, also die Frauen eben viel älter, also besonders weniger älter, wie heißt das dann? Weiß nicht. Das ist, was ich meine, sterben viel früher eben. Ja, da geht es um Selbstmord jetzt. Ja, weiß ich, wollte ich nur angemerkt haben. Und dann haben wir da noch Südkorea als nächstes. Dann kommt, das kann ich jetzt nicht so gut lesen, Polen, dann USA, dann Indien, Frankreich, Österreich, Deutschland und China ist fast gleich auf. Ja, guck mal an. Ja, China sogar die Oder Frauen. Nee, Frauen sind sogar mehr, ja. Stimmt. Ja, genau. Und das wird jetzt hier aber der toxischen Maskulinität zugeschrieben. Überhaupt kein Modebegriff oder so. Kennen wir ja auch aus dem Duden. Das Wort Maskulinität ist absolut total normales deutsches Wort. Und nicht irgendwie Halbanglizismus von Masculinity. Definiert das vorherrschende gesellschaftliche Konzept von Männlichkeit, auf dem das Verhalten und Selbstbild aufbaut. Das bedeutet nicht, dass alle Männer generell toxisch sind, sondern beschreibt gesellschaftlich schädliche Verhaltensweisen. Äußert sich in der Diskriminierung in Klammern Trans-, Homo- und Frauenfeindlichkeit. Ne? Also Männer ja, trotzdem noch die tollsten natürlich. Aber auch die Unterdrückung von Gefühlen sowie deren Absprache, in Klammern ausgenommen Aggressionen, werden als Akt der Schwäche erachtet. Dies spiegelt sich auch in der Suizidrate wieder, da weniger oft über Emotionen geredet wird. So entstehen schnell Hürden, Hilfe, in Klammern Therapie, in Anspruch zu nehmen, aus der schnell eine Abwehrhaltung resultiert, um nicht als schwach abgestempelt zu werden. Punkt. Woraus resultiert jetzt die Abwehrhaltung? Aus der Therapie? Nee, aus der Schwäche. Ne? Hey, achso. Unterdrückung von Gefühlen sowie deren Absprache. Mit wem haben die Gefühle eine Absprache getroffen? Ja, keine Ahnung. Aber das ist halt das Ding. Ne? Also, ja, das ist 100% halt natürlich die feministische Position. Und ja, aber auch trotzdem, wenn ich ein Lehrer wäre, würde ich sagen, alles schön und gut, aber das hat wenig Aussage irgendwie. Du redest viel, aber du erklärst mir nichts. Ja, Männer, kaputte Frauen, sehe ich da. Ne? Müssen mal lernen. Ja, und Selbstmord, wo hängt der jetzt mit zusammen? Dass sie kaputt sind, ja. Weil wir nicht über unsere Gefühle reden. Ja, genau. Wenn wir einfach, so, mal, ja, mehr, hätten, wenn wir einfach wir mal mehr Schwäche zeigen würden als Männer, dann ging es uns viel, viel besser, garantiert. Ja, bei Männern ist das ja aber auch so, weißt du, die gehen abends noch mit ihren Kumpels einen feiern, nächsten Tag nehmen sie sich einen Strick. Die sagen ja nichts, weißt du? Die sind auch nicht traurig oder wirken niedergeschlagen oder werden angesprochen von anderen Männern oder Frauen im Umfeld oder so. Das passiert gar nicht in deren Köpfen. Männer nehmen dann irgendwann einfach, ach, ich glaube, heute ist es vorbei und nehmen die Pistole oder was. Es ist so lächerlich. In dem Buch steht, dass Männer nicht über ihre Gefühle reden. Es ist so falsch, dass man es schon gar nicht richtig stellen kann. Ja, wenn du es richtig stellen willst, ist es ja in deren Augen auch schon eine Ausbildung dieser toxischen Männlichkeit im Endeffekt. Du willst es nicht wahrhaben. Du musst es erst glauben, Mammon. Erst dann können wir dich heilen. Ja, und ich glaube, dass die wirkliche Hilfe so ziemlich das Gegenteil von dem ist. Nämlich stark werden, ne, vernünftig, kompetent werden, ne, erleben, dass man Sachen schaffen kann, ne, Erfolge hat. Und was an der Stelle auch nicht vergessen werden darf, wenn Männer dann mal sagen, ja, ich fühle mich schlecht, weil ich sehe meine Kinder nicht, ich fühle mich schlecht, weil dies, ich fühle mich schlecht, weil meine Frau mich psychisch oder körperlich misshandelt hat, dann wird gelacht, dann wird gesagt, hab dich mal nicht so, dann wird gesagt, es sind halt Männerprobleme, jeden Tag ist Männertag. Genau, in vielen Fällen ist das ein Jahr, bla, bla, bla. Gefragt, ne? Wie steht das denn in der Nachfrage sozusagen? Ja, wie bestehst du der? Ja, wenn du jemand bist, der mit verheulten Augen jeden Morgen zur Arbeit kommt und sagt, keine Ahnung, es geht mir alles so nahe und wie viele Frauen finden dich denn dann attraktiv? Also es ist wieder mal an der Natur und an den menschlichen Leben. Da meinen sie ja dann wahrscheinlich, Leben dass es vorbei. Den Leuten einfach egal zu sein hat. Ne? Mach dir doch keinen Kopf darüber, dass du keinen. Dass du kein Liebesleben dann hast. Das muss dir dann einfach egal werden. Da hast du auch keinen Anspruch drauf. Ja, genau, hast du auch keinen Anspruch drauf und so. Ne? Ja, ich arbeite, Drohne. Genau, arbeite und vor allen Dingen mach unsere kommunistische Revolution. Ne? Das, räum dein das Zimmer nicht auf, streichel keine Katzen und lauf gebückt. Ja. Danke an Saleratus im Chat für die Inspiration. Isst die Schafe und arbeite an der Revolution. Ja, genau, leg dich in den Pott. Ja, so ja, nicht. Das Ergebnis von so einer. Ja. So nicht Courage AG der 6B. So nicht. Da mal mehr machen als nur bei Butler abschreiben. Vor allem der Bierdeckel oben, den haben wir gar nicht thematisiert, wo dann irgendwie was über Männer stand und das war voll toxisch und so. Oh. Ist es immer noch nicht vorbei? Wir wussten doch, dass das gelogen ist. Ich habe sie eingereicht jetzt, ja. Die Staatsanwaltschaft hat vorgesagt, ja, oder ne, das Gericht, an den Sachen, die der Ofer ihm gesagt hat, ist so nicht genug dran, dass man da irgendwie was machen könnte. Gucken wir mal andersrum. Und haben jetzt überlegt, ob sie ihn dann vor das Gericht ziehen. Die Entscheidung ist, glaube ich, noch nicht so gefallen, aber irgendwie haben sie dann doch wohl schon der Presse gesagt, schreibt mal drüber oder so. Also überlegen das jetzt, ob sie ihn dann wegen Verleumdung dran kriegen. Da könnte auch der Beklagte irgendwie oder der Mitarbeiter selber klagen, weiß ich gar nicht genau. Die Staatsanwaltschaft überlegt das erstmal nur. Ne? Ich weiß ja nicht. Also Wie war es denn in Leipzig? die Ostdeutschen sind häufig verdächtig, so was irgendwie ihre Justiz auch angeht und so, die sind alle irgendwie rechts oder sowas. Das ist aber nicht so, ne? Ich weiß nicht, also. Ich halte es für Quatsch in beiden Fällen, ne? Also ich halte es für Quatsch, dass das Gericht da überhaupt irgendwie eigentlich, oder dass die Staats, der Staat da überhaupt irgendwie mit zu tun hat. Die hätten sich vielleicht gegenseitig anzeigen können. Aber der Staatsanwaltschaft muss sich da eigentlich nicht groß mit beschäftigen, finde ich, ne? Lass das einfach fallen, fertig, ne? Hat der Pech gehabt, der Doofmann. So sehe ich das. Aber neue Erkenntnisse sind jetzt auch nicht unbedingt dabei. Ich meine, er hat da eben behauptet, er hätte seine Kette umgehabt und er wäre darauf angesprochen worden und die Kette hat er irgendwie unter Pullover gehabt vielleicht und angeblich würde man die kennen und jeder kennt ja seine Kette und so. Naja, es ist eben auch so minder glaubwürdig. Und ja, mir war der Typ nicht mal bekannt, bis das angefangen hat. Ich kannte nur seine Mutter. Ich kannte ja auch nicht. Ich wusste auch nicht, dass das eine Mutter hat. Die singt, die hat der Verteid gesungen. Oder vielleicht haben sogar beide gesungen. Weiß ich, kannte ich den nicht. So. Das ist meine, das liegt natürlich auch nahe, dass er irgendwie ein bisschen viral gehen wollte, ne, mit seiner. Vielleicht hätte der Ofer eben einfach mal mit jemand über seine Gefühle sprechen sollen. Statt so toxisch zu lügen. Ja. Machen ja auch nur Männer Lügen. Ist ja auch so, toxische Männlichkeit pur. Deutsche Jussi Smollett, sagt der Kings Manager. Ja, das stimmt, so ein Jussi Smollett hieß er. Ne? Jussi Smollett. Ja, wer kann sich ja noch an den Fall Oberlin College erinnern in den USA? Da waren ein paar Studenten von dem College jedenfalls in dem Laden dieser Familie. Ich glaube, die gehören halt hauptsächlich alle zu dieser Familie. Gibson heißen die, in der Bäckerei und die hatten noch mehr Läden, habe ich gelesen, in dem Artikel hier und haben da irgendwie geklaut, die haben häufiger mal geklaut und weil das dann schwarz waren, haben sie einen entsprechenden Skandal riskiert und auch bekommen, als sie dann eben eine Anzeige gemacht haben gegen die beiden Schwarzen, die da geklaut haben. Und dagegen haben sie dann geklagt, ne? Und vor allem, ich glaube, die Schule hat halt, dann auch die Stellung abgestellt und so, und die haben richtig Ärger gemacht. Ja, die Schule hat das quasi organisiert, diesen ganzen Protest. Die haben das sogar organisiert, ja. Deswegen haben die jetzt natürlich die Schule verklagt. Also und die haben sich verklagt gegenseitig und ja, ich glaube, es ist jetzt auch das höchste Gericht, das, wo sie dann angekommen sind, dass es eben jetzt auch rechtskräftig ist und die kriegen jetzt 20 Millionen Dollar oder so als Entschädigung. Nur leider sind die beiden älteren Herren, die den Laden da geführt haben und die Läden, die sind darüber gestorben schon. Das ist ein bisschen ja, die traurig. Werden ja auch als Patriarchen bezeichnet. Das ist dann ja, diese Bedeutung da, da, da. Von... Da, da. Ja, so also eine ähnliche Geschichte vielleicht wie bei den Gil-Oferim. So gesehen hast du gut sortiert. Ja, fand ich aber auch irgendwie ein bisschen krass. Also die ganze Geschichte, der Schadenersatz, der da jetzt fällig ist in Amerika, finde ich auch übertrieben. Ähnlich, weiß ich ja, nicht. Also okay, aber immerhin finde ich gut, dass sie gewonnen haben. Ich finde das auch gut, dass sie diesen ordentlichen Schadensersatz gekriegt haben, weil im Endeffekt liegt das ja daran, dass diese Schule als Institution sich da dann einfach dahinter stellt, hinter so, so eine Anschuldigung. Ne? Also das Ding ist ja, und sobald dieser Artikel hier sagt, wurde da halt häufiger schon geklaut und natürlich haben die auch hin und wieder mal wen erwischt. Und als sie dann mal schwarze Leute dabei erwischt haben, soll das dann plötzlich Rassismus sein. Ne? Also unglaublich. Und dass dann auch so eine Hochschule da irgendwie drauf anspringt. Und da merkt man halt die Zeiten, in denen wir gerade leben. Ne? Und ich finde das dann auch richtig, dass an denen dann mal so ein richtiges Exempel statuiert wird und die dann richtig zur Kasse gebeten werden, damit sich diese Scheiße in Zukunft verkneifen. Ich also, dachte auch so, die Schule, die im in Amerika sind das ja private Schulen sozusagen. Die werden ja gesponsert von irgendwelchen Mäzenen oder sowas. Und wenn du da Mäzen bist und die schauen für so einen Blödsinn da irgendwie 20 Millionen raus sozusagen, da kann man sich immer drüber ärgern. Also es hat ja schon auch Colleges gegeben, die dann eben nicht mehr so gut unterstützt wurden von irgendwelchen Mäzenen oder so, Geldgebern. Also vielleicht kommt das auch im College auf die Art nochmal zu Schaden. Ne? Aber ich meine, das hätten die sich denken können. Oh, Berlin. Das ist ein progressiver Scheißladen. Das hat auf dem Vorderrang gestanden. Ich glaube, die Dings hatte da auch vor Jahren mal Probleme hier, die Christina Summers, dass sie irgendwie ihre Vorträge da niedergebrüllt haben und lauter solche Sachen. Ich meine, da schon so einiges gehört zu haben. Das ist wahrscheinlich nur ein Kürzel für Ost-Berlin. Meinst du, ja? Sie verlassen den demokratischen Sektor und so. Und hier haben wir auch Thema Rassismus, und zwar der John Stewart, den sehen wir hier auf der linken Seite. Ich weiß gar nicht, ob man den heutzutage überhaupt noch kennt. Der hat ja quasi... Daily Show. Genau, der hat ja die Daily Show damals moderiert. Das war ja die Vorlage für die Heute-Show in Deutschland auch. Und anfangs, in der Anfangszeit von der Heute-Show hatten die sogar ganze Bits von dem geklaut quasi. Also da habe ich auch mal ein paar Folgen angeguckt. Und da waren auf jeden Fall ein paar Sachen, die sie sich da komplett von übernommen haben. Und auch diesen Gernot Hassknecht. Das ist der Louis Black von der Daily Show damals gewesen, der auch mal diesen Witz hatte, dass er da irgendwie ausrastet über irgendwelche Themen und rumbrüllt und so. Also das ist da halt komplett übernommen natürlich. Und aber diese Daily Show war auf jeden Fall so in der Zeit vom Irakkrieg rum, haben die richtig gute Sachen gemacht. Na, richtig dieses ganze Nachrichtenspektakel da um diesen Irakkrieg haben die ziemlich gut aufgearbeitet mit dieser Nachrichtenparodiesendung. Haben die ziemlich gute Sachen gemacht, und der John Stewart hat auch damals ganz häufig auch Auswüchse von den Linken so ein bisschen aufs Korn genommen und von den Rechten, und das war zwar schon eine linke Show irgendwie, aber es war eine andere Zeit, und es hatte aus meiner Sicht halt auch wirklich einen Mehrwert, ne? Also gerade die Sachen, die ich gerade schon meinte mit diesem Irakkrieg und wieder teilweise dieser Krieg als Medienspektakel da in bei den Journalisten da inszeniert wurde. Das hat er schon ganz gut kritisiert. Und der ist ja auch berühmt geworden, dass er damals bei dieser CNN-Sendung Crossfire mit dem Tucker Carlson, der jetzt mittlerweile bei Fox News sitzt, der war da damals so der, also die hatten da immer so einen von den Demokraten, einen von den Republikanern, also so Pundit, jemanden, der halt eben deren Talking Points halt so raushaut. Und die haben sich dann da halt so verbal gekloppt in dieser Sendung, und das war halt so aufgebaut, so wir haben diese eine Extremsichtweise und die andere, und jeder spielt nur für sein Team, und wir kann uns irgendwie gegenseitig an. Und er hatte damals dafür gesorgt, dass diese Sendung abgesetzt wurde, weil er sich im Endeffekt hingesetzt hat und den beiden halt vorgeworfen hat, dass sie halt nur Partisan Hacks wären, wie er das genannt hat, also dass sie halt nur ihre Parteilinie da irgendwie vertreten. Und dass keine Diskussion ist, sondern einfach nur halt rumbitchen und so. Und da waren die Leute alle auf seiner Seite, und das war alles prima und so, aber wenn ich mir das jetzt halt so angucke, ich habe es gar nicht mitbekommen, dass er jetzt wieder auf Sendung ist. Er hat jetzt scheinbar seine Show von damals sozusagen jetzt als One-Man-Show bei Apple TV irgendwie. Und hat er da schon mal so ein ganz furchtbares Segment von der Woche oder so, wo es irgendwie hieß, hier die weißen Leute sind das Problem oder irgendwie so. Aber die Sendung heißt doch irgendwie Das Problem mit Jon Stewart. Und da hat er schon halt diesen ganz progressiven Kram total vertreten. Und jetzt gab es hier eine Sendung, wo er diese Leute von Race to Dinner eingeladen hat. Das hat man, glaube ich, auch irgendwann mal hier, es kam mir zumindest bekannt vor. Das sind halt so Leute, die irgendwie irgendwelche Aktivisten, ja, die du dir einladen kannst und die dir dann halt erzählen, dass die weißen Leute halt an allem schuld sind. Und er hatte ja auch den Andrew Sullivan, das ist der Herr rechts im Bild, der war da zugeschaltet per Videochat. Und der hat quasi die vernünftige Meinung vertreten, dass dieses ganze Gerede von Rasse und die Weißen sind schuld und so weiter, dass es halt Race Essentialism ist, also dass man alles darauf runterbricht, auf das Rassen, welche Rasse die Leute haben, also welche Hautfarbe die Leute haben im amerikanischen Kontext. Und und im Endeffekt hatten die ihm wohl gesagt, dass er alleine sich nur dazu äußert, aber die hatten halt diese anderen da von Race to Dinner noch mit dabei, mit denen er sich dann aber auch gestritten hat, aber der John Stewart hat sich auch nur auf deren Seite irgendwie geschlagen. Ganz merkwürdig. Und also heutzutage ist wenn man den Tucker Carlson sieht bei Fox News, der ist ja sicherlich auch immer noch natürlich mit seinen Ansichten oder so, aber auf jeden Fall die ganzen Dinge, die ich da in der Vergangenheit gesehen habe, von dem jetzt kamen mir wesentlich weniger wie Partisan Hack vor, aber hier der Herr Stewart, dem muss man das, also der ist quasi im Endeffekt das geworden, was er früher halt den Leuten vorgeworfen hat, aus meiner Sicht, dass er jetzt da komplett nur diese Linie irgendwie vertritt und irgendwie meint, dass es halt ja einfach nur fürs Gute und Schöne ist und dieser ganze Rassismuskrempel halt irgendwie stimmt. Obwohl der es halt eigentlich auch besser wissen sollte als New Yorker halt, also ich meine, da gibt es ja so viele Leute aus allen möglichen Ecken der Erde und da würde ich eigentlich annehmen, dass man eher nicht meint, dass irgendwie die Herkunft der Leute für alles irgendwie entscheidend ist oder so der allerwichtigste Merkmal irgendwie von den Leuten ist. Und ja. Das ist so komisch, ne? Das ist so einfach wiedergekommen sozusagen. Also das ist irgendwie so einfach. Funktioniert bei vielen Leuten. Ne? Daily Show habe ich früher gerne geguckt. Und damals war der Colbert ja nur ein Nebenschauspieler Hansen. Ja, der hat das auch gut gemacht. Und der Colbert hat ja damals quasi diese rechten Pandits halt aufs Korn genommen, dass er halt selber so eingespielt hat. Und ein paar von den Sachen, die er da persifliert hat, waren ja auch sehr zutreffend und sehr, sehr sehr gut, ne? Aber jetzt, seitdem er da nur noch der Standard Nachtshow-Mensch ist und nicht mehr diese Persona, ja, hat er halt auch komplett nachgelassen und ist da auch jetzt halt nur noch in diesem Demokraten gut, alle anderen blöd und so Ding irgendwie drin. Ja, und der andere, der Name fällt mir jetzt gar nicht ein, der hat die Show ja komplett übernommen. Trevor Noah, ja. Und der ist ja im Endeffekt auch ein Diversity-Hire eigentlich. Also, weil den hat ja keiner auf dem Schirm gehabt, dass der das irgendwie übernimmt. Die Leute sind eigentlich davon ausgegangen, dass hier dieser Brite das weitermacht, ne? John Oliver. Der hat ja seine eigene Sendung auch bei so einem Bezahlkanal, die auch ganz grauenvoll ist. Der neue, der ist so witzig wie Bosetti, oder was? Ja, der neue ist sogar noch witziger als Bosetti, wenn du mich fragst. Es ist unerträglich geworden. Aber ich habe ehrlich gesagt schon aufgehört, das zu gucken, als Jon Stewart das noch moderiert hat, als sie da mit dem ganzen Feminismus-Kram angefangen haben. Also die letzte Folge, die ich gesehen hatte, da ging es irgendwie mit Manspreading los und da habe ich das ausgeschaltet und nie wieder angehört. Yeah. Super, genau. Voll witzig schon. Apropos Diversity Hire. Ich stelle mir den gerade auch an der Hotline vor. Oh meine Güte, nee. Apropos Diversity Hire. Ich hatte ja letztens mal diesen Artikel dabei mit Hengames Knödelrestaurant, um zu zeigen, dass manche Menschen wirklich für jeden Scheiß bezahlt werden. Hauptsache, sie haben die richtigen Häkchen gesetzt in ihrem Identitätsprofil. Hier haben wir die Autorin Mohammed Amjad. Lügen auf Allah für Max Mustermann. Unser Autor hat wegen eines annullierten Fluges 2 Jahre mit Callcenter-Mitarbeitern zu tun gehabt. Er wollte trotz Lügen menschlich bleiben. Oh, danke, Mohammed. Das finde ich so gut, dass du menschlich bleiben willst. Ich hätte auch gar nicht erst lügen müssen, oder? Außer es geht um Christoph oder Christian und Ursula, ne? Dann stieren mich die Augen aus deinem Bild direkt ins Grab. Ja, er hat einen Flug gebucht bei Opodo und die Rückerstattungspolitik dort funktioniert nach darwinistischen Regeln. Man kann eigentlich nicht viel gegen die Gier solcher Unternehmen tun. Natürlich ist es scheiße, wenn eine Firma die Rückerstattung zurückhält, aber das gleicht dem alten Darwin anzulasten und zu sagen, dass die Gier dieser Unternehmen gut, kann man machen. Er erzählt uns dann, wie er 2 Jahre lang immer wieder hinterher telefoniert hat. Ich hatte zwischendurch zum Beispiel einen super cuten Ägypter an der Strippe, der irgendwo unweit vom Nil zum Hörer gegriffen hatte. Zuerst sprach er mit mir auf Deutsch und als ich geschickt ein Wallah zwischendurch platzierte, sagte er sanft auf Arabisch, Bruder, ich schwöre auf Allah, dass ich mich innerhalb von 14 Tagen kümmern werde. Hat geklappt? Oh, nee, natürlich hat es nicht geklappt. Aber, dass der auf Allah geschworen hat und so, das liegt halt nur an der Ausbeutung. dass er ihn angelogen hat. Wenn die Callcenter-Angestellten Glück haben, bekommen sie dafür den lokalen Mindestlohn, mit dem sie die Sprachkursschulden nur schwer zurückzahlen können. Neulich habe ich es über die Chat-Funktion der Opodo-App probiert. Ich bin ja für Neues offen. Eine Mitarbeiterin stellte sich mir mit einem indischen Namen vor. Sie kopierte Floskeln in den Chat, dass sie sich kümmern werde innerhalb von 14 Tagen und so weiter. Ich merkte, wie immer schwer gut, es mir fiel. Wenn einer 26 Mal denselben Vorgang anstößt. Ich merkte, wie schwer es mir fiel, ohne eine sanfte Stimme am Hörer menschlich zu bleiben. Ich musste mich selbst daran erinnern, wie wichtig es ist, mit Mitarbeitenden in den Callcentern des westlichen Kapitalismus mit Respekt zu begegnen und sie nicht mit dem gierigen Arbeitgeber zu verwechseln. Stunning. Yeah, fucking brave moment. Ich fühle dich, Bruder. Voila. Mann, ey. Warum gehst du nicht zum Anwalt, du Trottel? Entschuldigung, das habe ich natürlich nicht gesagt. Das war Affekt, das tut mir leid. Der sagt ihm auch, ich kümmere mich in 14 Tagen drum. Nee, aber ich meine, das ist ja in Deutschland nicht so schwierig. Also wir haben ja extra dafür, haben wir die Möglichkeiten. Lass dir deine Kreditkarte zurückbelasten. Geh zum Anwalt, tu was, aber immer wieder da anrufen. Ein Far Cry Bösewicht hat mal gesagt, das ist die Definition von Wahnsinn, wenn man immer wieder das Gleiche versucht und erwartet, dass die Resultate sich ändern. Mohammed. Also, und ganz abgesehen von der ganzen Geschichte, dass jemand für den Artikel auch wieder Geld gekriegt hat, dass die FAZ sowas druckt. Was kommt als nächstes? Meine Einkaufsliste von letzter Woche. Ja, ich hatte Curry gekauft und Curry wird unter ausbeuterischen Gesichtspunkten, Darwinismus, Nazi, die Weißen sind an allem schuld. Ja. Achso. Ja, ich würde da eher so einen Artikel erwarten, die rassistischen Mitarbeiter in den Supermärkten bunkern das Öl nur für ihre Köterrasse-Kollegen oder sowas. Impfschäden, jetzt kommen wir auf ganz. Achso, ja, hier, das ist eigentlich nur das Video. Ich wollte eigentlich auf was anderes hinaus. Das ging ja beim MDR. Plus minus ist das hier. Eigentlich war der Bericht vom MDR so ein Video über diese Impfschäden. Haben da welche gemacht. Und das kam wohl nicht so an. Und das gab es mal wieder ordentlich Streit drum und so. Und in dem nächsten Artikel, den ich dann eingereicht hatte, ging es eben darum, dass die entsprechenden Redakteure direkt irgendwie ihren Vertrag gekriegt haben. Ja, aber Moment mal, den habe ich nämlich rausgelassen an den Artikel, weil ich diesen Zusammenhang da nicht draus sehen konnte. Also, nee, das ist hauptsächlich zeitlich, das stimmt schon. Ja, da war die Rede von irgendwelchen MDR-Redakteuren, die irgendwie jetzt entlassen sind, aber das, oder nicht nur Redakteur, ich glaube, der eine war ja auch irgendwie Chef von irgendwas. Ja, auf jeden Fall, den Zusammenhang habe ich da jetzt nicht gesehen, deswegen habe ich das andere jetzt rausgelassen. Aber das ist ja so geschrieben worden darin. War das jetzt, nee, das stand halt, also ich habe es nicht gesehen. Okay, dann habe ich es woanders gelesen. Okay. Das kann sein. Ich glaube, das ist eingereicht. Ich glaube, jetzt eigentlich nicht, aber gut, ich gucke da mal rein. Naja, war das auch dieser Beitrag, worum es dieses Kommentardrama gab? Ja, genau, das war selber Artikel, selber Dinge. Weil da sind wohl ein ganzer Arsch voll Kommentare verschwunden, so. Zwei Wochen am Stück oder so. Oder irgendwie sowas. Ich habe es nicht genau, oder eine Woche am Stück. Also, ja, der hat da gesagt, es seien technische Probleme gewesen. Kann man vielleicht sogar glauben, weil normalerweise machen die ihre Kommentare nach einem halben Tag zu oder so. Aber gut, davon unabhängig. Ja gut, und wenn du dir die Kommentare anguckst, die angeblich jetzt wieder hergestellt wurden, kannst du halt sehen, da ist eine Meldung von Nebenwirkungen nach der anderen. Also, ja. Ich würde auf jeden Fall erwarten, dass das wissenschaftlich begleitet und aufgearbeitet wird. Also das ist ja wichtig, da jetzt nicht zuzuschlagen und zu sagen, jetzt müssen wir die Sache auf die Füße stellen und wir müssen jetzt eine geregelte Erforschung dieser Nebenwirkungen haben. Kann wohl nicht gehen. Ja, es geht auch nicht, dass man das überhaupt in Kauf nimmt oder so und die Leute dazu verpflichtet, das in Kauf zu nehmen. Ja, dann sind wir jetzt bei dem richtigen Verdächtigen. Ich sehe nicht ganz Deutschland als Krankenbett, aber im Moment sterben ca. 230 Menschen pro Tag an oder mit Corona, jeden Tag. Das will ich im Herbst verhindern. Zu viele haben sich an den Tod so vieler Menschen gewöhnt. Vorschlag von Friedrich Merz ist keine Lösung. Kopf im Sand. Ja, da gibt es so einige Probleme, weil im Endeffekt, also der Merz sagt hier, Überlastung der Krankenhäuser ist nicht beobachtbar und das ist ja schon seit einigen Monaten der Fall. Und auch wie der Lauterbach ja einfach schreibt, 230 Menschen pro Tag an mit Corona, so als ob das vollkommen egal wäre, was jetzt der Grund ist, ne? Also halt diese Zufallsrunde. Ich habe das ja auch schon zig Leute jetzt mittlerweile gefragt, ob wir denn eigentlich wissen, wie viele das jetzt eigentlich an Zufallsfunden sind von dieser Zahl, die da mal ja genannt wird, irgendwas zwischen 300 und 200 Menschen pro Tag. 230 Millionen Menschen pro Tag. Weil ich meine, es ist doch klar, dass wenn dieses Virus jetzt gerade viele Leute ansteckt, dass dann auch Leute, die im Krankenhaus sind mit irgendwelchen anderen Gründen, dann auch mehr dieses Virus dann halt haben, ne? Und ja, also es gab ja schon vor längerem die Meldungen aus England, jedenfalls hatte das ja eine Arzt berichtet, dass da praktisch alle nur noch zufällig im Krankenhaus gefunden werden. Ja, das ist doch nicht egal, ne? Weil tut ja so und dann geht es natürlich auch wieder auf diese Impfungen dann zurück, ne? Und der tut dann halt ja auch wieder so, als ob man damit irgendwas ändern könnte, aber das ist ja jetzt auch absolut nicht absehbar, dass das irgendwas ändern würde. Wenn sich mehr Menschen fischvegetarisch ernähren würden, das würde was ändern. Ja, und hier hat sich Herr Kubicki in der Zeit geäußert und dieser Mann ist einfach ein Goldstück. Also es hat mich richtig happy gemacht. Die Freiheit ist. Du hast es schon wieder vergeben, dafür, dass er untergetaucht ist, als es um Freiheit ging? Ist nicht zu glauben. Wann ist er untergetaucht? War es jetzt mit der Einrichtungsbezogenen oder wie? Zum Beispiel, ja. Überhaupt, also ich höre immer von Kubicki dann was, wenn irgendwie schon das Kind im Brunnen liegt. Ja, der Kubicki muss auch mal manche Sachen runterschlucken, dass sie sich da grün sind in der Koalition damit, momentan mit der Impfpflicht oder so, das ist ja nicht zu sehen, ne? Ja, aber ich sehe ihn im Profil der FDP halt nicht. Aber er ist doch einer von den Anführern von der keine Impfpflicht-Fraktion. Also da könnte er ihm doch jetzt wirklich nicht vorwerfen. Nee, tue ich auch nicht. Naja, auf jeden Fall nimmt er ja halt Bezug auf diesen Armin Nassehi, der auch in der Zeit halt was geschrieben hatte und ich kannte den Typ nicht, weiß nicht, wer das ist, aber auf jeden Fall die letzten beiden Absätze waren ziemlich gut. Weil da sieht man auch wieder so diese Einstellung von den Leuten halt. Die FDP hat mit den Koalitionspartnern hart verhandelt. Das Ergebnis, das sich im Infektionsschutzgesetz niedergeschlagen hat, ist ein politischer Kompromiss. Die Freien Demokraten haben sich ebenso wenig wie die Grünen oder die Sozialdemokraten auf ganzer Linie durchgesetzt. Und selbstverständlich hat meine Fraktion auch über den eigenen Kurs intern gerungen. Dass dieser Typ, Nassehi, einfach erklärt, in der FDP würden die Dinge bei Weitem nicht so diskutiert, ist ziemlich falsch und sehr überheblich. Ja, weil das kommt mir halt auch so vor. Ich lese die ganze Zeit nur auf Twitter und dieser unsägliche Buschmannstote-Hashtag, der wirklich widerwärtig ist. Also sowas Ätzendes habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Was heißt das? Ja, die haben jetzt gemeint, weil wir ja jetzt diese Übergangsregelungen haben und jetzt halt seit heute ja diese, wie heißt es, Basisschutzmaßnahmen und wo halt viele Sachen dann wegfallen, aus meiner Sicht immer noch nicht genug, aber meinetwegen, dass dann halt diese 230, die der Lauterbach da eben meinte, bis zu 300 pro Tag, die an oder mit Corona sterben, das sind dann jetzt Buschmannstote, also von unserem Justizminister halt, der ist da persönlich für verantwortlich, weil das wäre ja auch alles zu verhindern gewesen, genau. Obwohl wir diese Sachen ja jetzt, wo diese ganzen Maßnahmen ja schon da waren, gehabt haben, aber irgendwie soll das dann alles jetzt damit jetzt zusammenhängen. Ja, aber und, Chris, das war doch abzusehen. Ja, das war auch abzusehen. Das war abzusehen seit AfDP und diesen Geschichten um Thüringen. Das ist trotzdem absolut widerwärtig und das ist von den gleichen Leuten, ne, die sonst von irgendwie Verrohung reden und von Hetze und so. Also normalerweise bin ich ja vorsichtig mit diesen Geschichten, aber wenn ich jetzt sage, irgendjemand ist potenziell für den Tod von irgendwelchen Sachen verantwortlich, das ist doch nun wirklich, das schwingt doch jetzt mit, der muss jetzt gestoppt werden mit allen Mitteln, weil sonst Menschen sterben. Also, das haben ja Leute bezüglich der Impfung auch gesagt und da gab es auch entsprechend Gegenwind. Eben, man stelle sich jemanden vor, der sich öffentlich hinstellt und sagt, die Impfung tötet Menschen. Genau, was dann da passieren würde, ja. Also, das ist der eindeutige Versuch, halt auch noch den letzten Stachel an jedem, also dieses letzte bisschen von jemand, der in einem Kompromiss noch was fordert, loszuwerden, damit man rot-grün durchregieren kann. Ja, aber wir stellen es halt immer so dar, als ob die Leute da halt sitzen und sich so denken, so ich, dann zählen sie ihr Geld und... aber der Psychodad sagt es im Chat gerade genau richtig, dann sind die Toten vom Breitscheidplatz jetzt also endgültig Merkels Tote. Ja, weil das würde es ja bedeuten. Diesen Vergleich haben auch viele Leute halt gezogen, also um das zu kritisieren natürlich. Ne, so wie ja, natürlich. Ja. Das passt ja auch wie die Faust aufs Auge. Ne? Also wenn man sich über den einen Kram aufregt, dann kann man sich über den anderen Kram ja nicht aufregen. Also ist echt wahr. Naja, es sei denn, man steht halt auf der rechten, richtigen Seite der Geschichte. Keine falschen Taktiken, nur falsche Ziele. Ne? Genau. Ja, nicht die Freiheitsgewährung muss erklärt und begründet werden, sondern die Einschränkung der Freiheit, schreibt der Kubicki hier noch weiter. Und das auch absolut, also eigentlich offensichtliche Wahrheit. Das ist nicht banal, dumm oder querdenkerisch, sondern ein tragender Pfeiler unserer Verfassungsordnung. Und da würde ich dann halt eben einwerfen, die diese Leute ja auch abschaffen wollen, die so argumentieren. Ich wehre mich dagegen, wenn vor allem in weiten Teilen der veröffentlichten Meinung dieses Prinzip umzukehren versucht wird. Wer eine Begründungsumkehr für Freiheitsinschränkung betreibt, muss sich nicht über einen Kulturkampf beklagen, denn er beschwört diesen Kulturkampf selbst herauf, genau. Das machen genau die Leute, ist genau wie bei GamerGate damals, als sie da ja auch diesen Artikel hatten, das wäre jetzt der neue Kulturkampf, GamerGate und so, wo ich mir damals dachte, so ja, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so stimmt als Tatsachenfeststellung, aber was ich halt nicht verstanden habe damals, ist, dass diese Leute das halt eben als Kriegserklärung meinten, so nach dem Motto, wir machen ja jetzt hier diesen Kulturkampf, aber wir behaupten dann einfach, na, dass der irgendwie von euch kommt oder so. Und ja, die Leute benutzen jeden Grund, um irgendwie einen Kulturkampf vom Zaun zu brechen, weil die das nämlich so haben wollen. Aber es war genau das, was zu beobachten war. Ich habe mir das in Ausschuss angeguckt. Da ging es um die Impfpflicht, also so im Informationsaustausch eben. Und da wurden natürlich auch die ganzen rechten Juristen da gehört und so. Und es ist schon erstaunlich, wie weit die Meinungen da auseinandergegangen sind. Da ging wirklich von, ist überhaupt gar kein Problem, bis zu, geht auf verschiedenen Ebenen überhaupt nicht, weil alles drin gewesen. Ne? Und das ist natürlich, irgendjemand muss da was komplett umdrehen, den Eindruck hätte ich auch. Jo. Da steht was total im Kopf bei einigen Leuten. Ja. Denktechnisch. Aber ja, vielleicht stehe ich auch im Kopf. Ich weiß es natürlich nicht. Das ist schon richtig, aber ne, das ist halt genau aus meiner Sicht dieser Knackpunkt. Und das muss diesen Leuten halt endlich mal klar werden. Also mit diesen Leuten meine ich jetzt die gute alte FDP, dass diese Kulturkämpfe, das ist nicht eure Entscheidung, ob ihr die habt oder nicht. Ihr habt die auf jeden Fall. Es ist eure Entscheidung, ob ihr euch da jetzt endlich mal reinschmeißt in diese Geschichten und mal auf eure Werte pocht. Oder ob ihr immer nur sagt, ja, unser Liberalismus ist ja keine Ideologie. Und wir sind besser als ihr und Diversität und hier sind man frisst ja immer nur das, was einem da gefüttert wird, ne? Und wenn dann die Leute irgendwie sagen, so ja, überall Rassisten und alles rechtsextrem, dann stellen sie sich hin und sagen, ja, das würden die ja nicht einfach so behaupten, ja, das sind ja unsere wunderbaren demokratischen Kollegen und na, dann müssen wir wohl hier alles ändern und Demokratiefördergesetze durchwinken und weiß nicht was alles. Ja, nur so ein Verstaatlichen oder so, Einkaufsläden. Ja. Ja. Aber dieses Problem ist ja nicht nur Corona bezogen. Das ist ja nur halt eben einer von diesen vielen Schlachtfeldern, die da geschlagen werden. Und ja. Und auch nach dieser Kölner Silvesternacht, das hatte ich ja auch vor ein paar Monaten nochmal wieder rausgegraben, da hat Kubicki ja im Endeffekt auch schon das gesagt, was auch Jahre später noch relevant war, nämlich so Sachen wie, man darf der Polizei nicht vorwerfen, sie würden racial profiling betreiben, weil sie jetzt da mal eine Gruppe haben, die halt wirklich aus einem Bereich irgendwie kommt, ne? Das ist halt nicht angebracht. Und damit tut man denen Unrecht und verhindert deren Arbeit. Ja, jetzt haben wir Black Lives Matter und den ganzen Scheiß, wo das jetzt zum höchsten Wert erhoben wird, dass man da wegschaut. Ja. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat am Anfang des Ukraine-Krieges einen Sicherheitshinweis rausgegeben an betroffene Wirtschaftsunternehmen, die unter der sogenannten Kritis-Regelung laufen, also kritische Infrastruktur, Wirtschaftsunternehmen in der Regel. Und der gesamte Ukraine-Konflikt wird ja auch als einer der ersten wirklichen Cyberkriege gehandelt, weil halt sehr viele Cyberangriffe, wie sie genannt werden, gefahren werden, dass Infrastruktur angegriffen wird, teilweise lahmgelegt wird, aber auch Unternehmen, russische Unternehmen halt Angriffen ausgesetzt sind oder Unternehmen, die mit Russland Handel treiben wollen, auch durch Kampagnen im Internet unter Druck gesetzt werden, beispielsweise das Hashtag Bloody Trade. Unter dem Hashtag Bloody Trade bauen aktuell Twitter-Accounts Druck auf Unternehmen, auch in Deutschland, auf, die sich aus dem Russland-Geschäft zurückziehen sollen. Dabei werden die Unternehmensnamen genannt oder verlinkt und private Daten von Mitarbeitern veröffentlicht. Das könnte halt solche Unternehmen betreffen. Dann gibt es verschiedene schon bekannte Akteure, die mit neuen Phishing-Kampagnen versuchen, wie EU-Institutionen zu wirken und quasi Sicherheitshinweise für in der aktuellen Krise mit der Ukraine an Unternehmen weitergeben. Klicken Sie auf diesen Link und dann wird irgendwelche Malware in Unternehmen eingespielt. Und es gibt noch ein paar konkrete Beispiele. Die russische Seite hat halt auch Arbeit, also der russische Staat arbeitet tatsächlich mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz zusammen. Kürzlich hat die russische Botschaft in Deutschland das E-Mail-Postfach SOS Russland, sos@russischebotschaft.de eingerichtet. Das Postfach richtet sich an Landsleute, die auf diesem Weg Informationen über Fälle von Mobbing, Belästigungen, Drohungen, Angriffen oder physischer Gewalt melden können. Die gemeldeten Fälle werden auf der Webseite öffentlich aufgelistet, wo ein Unternehmensbezug besteht, wird auch der Name des Unternehmens genannt und das Bundesamt für Verfassungsschutz nimmt da auch aktiv dran teil und übernimmt diese Daten auch und recherchiert dann. Also da gibt es noch Kooperationen. Dann gibt es auch Hinweise, dass russische Kriegsakteure, wie sie teilweise betitelt werden, quasi versuchen, illegale russische Beschaffungsbemühungen in Deutschland werden sich mit hoher Wahrscheinlichkeit intensivieren. Betroffen sind insbesondere Güter der Branchen der maritimen Wirtschaft, Luft- und Raumfahrt, Halbleiterproduktion, Werkzeugmaschinen, Sicherheits- und Rüstungsindustrie. Angesichts der verschärften Sanktionen muss davon ausgegangen werden, dass sich die russischen Methoden der Verschleierung und Umgebung verfeinern. Da gibt es Tarnfirmen, neue Beschaffungsnetzwerke, Anfragen, können sie die Waren nicht umdeklarieren? Solche Sachen, da muss man halt aufpassen. Das sind jetzt alles Folgen der Sanktionen, ja. Ja, also hier, mögliche Indizien für illegale Beschaffungsaktivitäten. Mhm. Als Hersteller von zivilen Produkten erhalten Sie Anfragen von einem Kunden mit militärischem Betätigungsfeld. Namen von Unternehmen, Personal, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern passen in auffälliger Weise nicht zum Handelssitz des Unternehmens. Der Kunde war zu weiteren Geschäftskontakten nach Deutschland eine auffällige Verschwiegenheit. Untypische Versandwege und Bestimmungsorte, zum Beispiel Spedition als Endpunkt, zum Beispiel, es wird von Russland in die Türkei exportiert und dann wird es von der Türkei in die EU exportiert. Das sage ich jetzt zum Beispiel. Der Kunde wünscht außergewöhnliche Etikettierung oder Kennzeichnung, die auf eine Verschleierung der Warengattung hindeuten und auffallende Zurückhaltung im Hinblick auf Informationen zur Endverwendung oder dem Endverbraucher. Anfrage für vorgebliches Inlandsgeschäft erhält Verweise auf mögliche Warenexport in ein weiteres Zielland, also beispielsweise ab in die Türkei und dann nach Russland. Das ist Trickliste verstehen, ne? So, und Käufer verzichten freiwillig auf Einweisungen, Serviceleistungen, Wartungsverträge oder Garantien, um ein Zustandekommen zu ermöglichen. Also quasi, um es für die Leute attraktiver zu machen, die Sanktionen zu umgehen, weil sie dadurch einen Preisvorteil haben. Einfach nur ein kleiner Hinweis, was da halt auf wirtschaftlicher Seite läuft mit den ganzen Sanktionen. Es gibt halt einerseits Unternehmen, die versuchen aktiv die Sanktionen zu umgehen, aber es gibt halt auch sehr viele Kriminelle, die die Unsicherheit in der aktuellen Krise nutzen, um sich als offizielle Stelle darzustellen und so Zugriff auf unternehmensinterne Informationen zu bekommen oder halt der übliche Weg, öffnen Sie den Anhang für weitere Informationen, nicht wahr? Und dann ist der Trojaner drauf. Ja. Ruckzuck. Angriff auf die kritische Infrastruktur. Hm. Ja, über die Friedensverhandlungen, die erst in Israel und dann in der Türkei ja aktuell laufen, hatte ich ja schon berichtet. Die Verhandlungen in der Türkei sind auch medial hier in Deutschland gut aufgenommen worden. Die Punkte, die Streitpunkte hatte ich ja hier schon mal erläutert. Und es gibt jetzt im Endeffekt noch zwei große Punkte, über die Uneinigkeit herrscht, beziehungsweise wo vielleicht drauf verzichtet werden könnte. Da geht es einerseits um den völkerrechtlichen Status der Krim, ob die Ukraine sagen darf, okay, wir geben zu, wir geben euch die Krim quasi und dass wir akzeptieren, dass es russisches Staatsgebiet ist. Das ist allerdings nicht so ganz einfach, weil selbst wenn die Ukraine das sagen würde, gibt es schon sehr viele Akteure international, die gesagt haben, das können wir leider nicht so akzeptieren, weil es gibt da ein Statut, das eben sagt, wenn solche Sachen unter militärischem Zwang zustande gekommen sind, dann hat das völkerrechtlich keinerlei Relevanz, selbst wenn alle beteiligten Personen dem zustimmen würden. Das heißt, wenn die Ukraine sagen würde, okay, Krim gehört jetzt zu Russland, würden die Vereinten Nationen trotzdem weiterhin davon ausgehen, dass es halt ein völkerrechtswidrig besetztes Gebiet ist. Das heißt, wahrscheinlich wird diese ganze Krim-Angelegenheit ausgeklammert werden von diesen Verhandlungen, weil Russland sich ja auch nicht darauf verlassen könnte, dass damit das Thema gegessen wäre, weil die internationale Gemeinschaft schon gesagt hat, das machen wir nicht. Der andere Punkt ist der Status der Ukraine als neutrales Land. Analog, wie es ja beispielsweise Österreich auch ist. Österreich hat 1955 seine permanente Neutralität im Gegenzug für die Aufhebung des Besatzungsregimes nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs erklärt. Da gibt es also quasi eine Blaupause für diese ganze Angelegenheit. Die Frage ist natürlich, inwieweit kann das, nur weil es völkerrechtlich so dasteht, auch in der Realität umgesetzt werden können, weil da gibt es ja auch ein weiteres internationales Prinzip, und zwar, jetzt muss ich nochmal gucken, Verzeihung. Naja, also ich rede erstmal weiter. Auf jeden Fall geht es da um die Neutralität, die ein NATO-Beitritt komplett verhindern würde, einfach. Was ja ein Ziel und ein weiterer Punkt ist, der verlangt wird von russischer Seite, dass die Ukraine halt erklärt, dass sie verzichten wird, der NATO beizutreten. Da gibt es auch Regelungen, dass es Garantiemächte gibt. Es hat ja schon Israel, Polen und die Türkei haben gesagt, wir könnten diese Garantiemächte sein. Das heißt, sollte da eine Neutralität verletzt werden, würde das halt überprüft werden durch diese Garantiemächte und ja, hätte dann völkerrechtliche Konsequenzen gegenüber Russland mit Sanktionen und so weiter und so fort. Deswegen ist es halt auch so eine Sache, was für Konsequenzen hätte das für Russland, sich nicht an diese Neutralität zu halten und wieder einen Angriff gegen die Ukraine zu starten? Inwieweit wäre das eine Verschlechterung zu der Situation, die sie jetzt gerade auch schon hätten? Ne? Da ist halt die Frage, werden die Sanktionen wirklich zurückgefahren, dass es auch wirklich eine richtige Abschreckung gegen Russland sein kann, dieses Neutralitätsabkommen? Das sind eben die beiden Punkte, die noch im Schwebezustand sind. Deswegen, ich gehe davon aus, dass diese Sachen umgesetzt werden. Ich gehe davon aus, dass die Neutralität nach österreichischem Modell in der Ukraine durchgesetzt wird. Damit sind sie nicht mehr in der NATO drin. Sie könnten aber weiterhin der Europäischen Union beitreten. So. Und die Krim wird ausgeklammert. Dann wird es das lang erhoffte Treffen zwischen Putin und Zelensky geben, wenn alle Punkte ausgehandelt sind. Und dann ist das Morden endlich beendet. Bis die nächste Krise in 8 bis 10 Jahren in der Ukraine wahrscheinlich passieren wird. Ja, hat sie schon lang genug hingezogen, meiner Meinung nach. Ein kleiner Nebenaspekt dieser ganzen ja, Ukraine-Angelegenheit, hat jetzt mit dem Krieg nichts direkt zu tun, sondern einfach mit den allgemeinen Verhältnissen in der Ukraine. Der Zelensky wird ja immer als Comedian dargestellt, der vom Volk ins Amt gewischt wurde, weil die ganzen alten, korrupten Oligarchen und Milliardäre satt waren und deswegen ein Mann des Volkes sollte genommen werden. Ja, tatsächlich ist es allerdings so, dass der Zelensky auch ein ziemlich wohlhabender Mann ist, weil er sehr viele Medienbeteiligungen mit verschiedenen anderen Personen hat. Diese Sachen hat der an seine Familie und an Treuhänder ausgelagert, wo er das Präsidentschaftsamt angetreten hat, weil das ist normal, dass die eigenen Wirtschaftsgeschäfte dann nicht geführt werden. Man könnte sich ja selber bereichern. Das Ganze ist halt in den Pandora Papers, falls ihr euch da noch dran erinnern könnt. Ne? Pandora Papers, Panama Papers, ganz viele Papers, ja. Da waren ja auch sehr viele ukrainische Oligarchen drin und Zelensky erscheint da halt auch und da kann man halt auch relativ gut nachvollziehen, welche Beteiligung er hat. Und ja, ich meine, man kann ihn jetzt auch als Oligarchen bezeichnen, als ukrainischen Oligarchen, ne? Muss jetzt nicht unbedingt das Schlechteste sein, aber diese Darstellung, er ist nur ein Comedian und ein Mann des Volkes, der mit den korrupten Oligarchen aufräumt, ja, die ist einfach nicht haltbar. Wie gesagt, nicht so viel reininterpretieren. Das heißt nicht, dass er der übelste Bösewicht ist, aber ja, ist auch kein Gutmensch. Ja, ein interessanter Aspekt, der schon seit einiger Zeit in Planung war, ist, dass die Ukraine an das europäische Stromnetz angeschlossen werden sollte. Seit 2017 läuft da quasi der Infrastrukturausbau, um die Grundlagen zu schaffen, dass die Ukraine halt ans europäische Stromnetz angeschlossen werden kann. Hätte den Vorteil für uns, dass wir... Ja, sagen wir es, wie es ist. Die Ukraine hat halt sehr viele grundlastfähige Stromkapazitäten, ne? Sehr viel Atomkraft, sehr viel Kohlekraft, sehr viel Gaskraft. Alles, was wir ja hier alles nicht mehr haben wollen. Aber wenn die als Teil der europäischen Netzkomponente genutzt werden könnten, könnte die das Netz in Deutschland und in ganz Europa mit stabilisieren. Dafür müssen natürlich sehr viele Infrastrukturmaßnahmen getroffen werden. Es müssen Leitungen zwischen den Ländern beispielsweise gebaut werden. Es müssen Überlandleitungen durch die Länder gebaut werden, dass dieser Strom auch weitergeschickt werden kann in relevanter Menge. Und dass halt nicht, sobald es einmal eine Veränderung in der Netzfrequenz gibt, dass da halt nicht die Transformatoren aus und die ganzen Leitungen abgeschaltet werden müssen und das europäische Stromnetz wieder in verschiedene Teile zerfällt und es wieder ein halbes Jahr dauert, das alles zusammenzuführen. Ja, und da muss man halt wirklich ganz vorsichtig sein, dass man sowas halt erst schaltet, wenn die Infrastruktur dasteht. Allerdings infolge der Ukraine-Krise wurde das jetzt quasi gefast-tracked. Ja? Auf Antrag des ukrainischen Netzbetreibers Ukrenergo sei der Prozess nun beschleunigt worden. Innerhalb von 2 Wochen ist die Arbeit eines gesamten Jahres erledigt worden. Für die Integration sind Frequenzregelanlagen und andere technische Systeme erforderlich, um sicherzustellen, dass die Netze kompatibel sind, wie ich gerade gesagt habe. Da ist jetzt quasi eine Notsynchronisierung, so wurde es bezeichnet, eine Notsynchronisierung, weil es ist ja ganz eilig jetzt gewesen, das zu machen, ist eingetreten. Ne, für die Notsynchronisierung mussten einige der üblichen Anforderungen und Vereinbarungen zwischen den Betreibern und Infrastrukturunternehmen gestrichen werden. Hört sich absolut sicher an, meiner Meinung nach, oder? Was meint ihr? Mehr als die Hälfte der verfügbaren ukrainischen Energie wird von 15 Reaktoren in 4 Atomkraftwerken erzeugt. 4 Atomkraftwerke. Okay. Das größte von ihnen, Saporischschja, wurde von russischen Truppen eingenommen. Ich glaube, Tschernobyl wurde auch eingenommen, oder? Also gibt es noch ein Kernkraftwerk in der Ukraine, was unter ukrainischer Kontrolle ist? Tschernobyl läuft aber nicht mehr, also nichts mehr. Also ja, ne? Die anderen Blöcke nicht mehr. Ja, das ist halt, ja, es ist eine sehr interessante Situation. Es war ursprünglich geplant, dass es halt noch 2-3 Jahre dauert, bis die Infrastruktur soweit ist. Es gibt halt Leitungen von Ukraine nach Moldau und von Moldau nach Rumänien und von der Ukraine nach Polen, aber das sind sehr wenige Leitungen im grenzüberschreitenden Verkehr. Es ist sehr interessant, dass wir haben ja sowieso schon sehr starke Schwankungen im europäischen Stromnetz und die Idee war ja durch diese ganze Ukraine-Sache das Netz zu stabilisieren und man könnte jetzt ahnen, dass das vielleicht nicht so ganz funktioniert, wenn das Netz jetzt darauf ausgelegt wird, dass der Strom aus der Ukraine fließt und dann werden die Kernkraftwerke irgendwie abgeschaltet aus irgendwelchen Gründen. Ja, das stabilisiert das Netz nicht unbedingt, aber es hat natürlich für die Ukraine den Vorteil, dass sollte Russland wirklich die Kernkraftwerke abschalten und keinen Strom mehr für die ukrainische Bevölkerung zur Verfügung stellen, dass sie aus Europa Strom importieren können, was auch wieder ein Vorteil für die Leute vor Ort ist. Was das für Auswirkungen für den Rest von Europa stromtechnisch hat, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Ne? Ja. Interessante Angelegenheit. Quallen statt Weizen, Krieg in der Ukraine und Ernährung. Ja, es gibt jetzt halt auch einige Leute, die schon länger sagen, wir müssen doch weniger Fleisch essen und es gibt auch so viele andere Proteinträger und Insekten und Quallen und andere Sachen, die sehr viel umweltfreundlicher auch sind in der Herstellung und vielleicht sogar gesünder sind für die Menschen und die springen halt auch auf dieses Thema auf. Und hier geht es um Quallen. Sollen die Quallen genutzt werden, um sie an Tiere zu verfüttern? Also um den Weizen, der normalerweise an Tiere verfüttert wird, den Menschen zur Verfügung zu stellen? Das nicht so ganz funktioniert, weil der Weizen, der an Tiere verfüttert wird, ist für den menschlichen Konsum eigentlich normalerweise nicht geeignet. Da gibt es ja... dieser Weizen wird ja sogar explizit dafür angebaut, für Menschen halt nicht vernünftigen Bedingungen und dann kommt noch der ganze Abfall dazu, den wir auch nicht essen, das kommt ja meistens ins Tierfutter. Also wird das jetzt in der aktuellen Situation auf jeden Fall keine Lösung sein, um irgendwas zu verbessern, aber wie gesagt, man kann auch den Trend noch draufspringen, ne, die Friedensverhandlungen laufen, wer weiß, wie lange das Thema noch aktuell ist. Fand ich einfach nur lustig. Quallen statt Weizen. Aber nicht für Menschen, sondern nur für Tiere. You will eat the jellyfish. Mm-hmm. And you will love it. You will be happy. You will own it. Ja, Sri Lanka. In Sri Lanka hat die Situation mittlerweile so eskaliert, hatte ich ja schon mal darüber berichtet, dass da jetzt quasi eine kleine Rebellion im Gang ist. Wird sehr wenig darüber berichtet hier. Sri Lanka ist jetzt nicht das wichtigste Land, aber ich will jetzt nicht kleinreden, aber es ist halt schon eine Katastrophe, die dort passiert. Hungerkatastrophe, wirtschaftliche Katastrophe und da wird es auch zum Bürgerkrieg bald kommen, leider. Man könnte sich jetzt streiten, ob da schon bürgerkriegsähnliche Zustände herrschen oder nicht. Nach europäischer Definition definitiv. Und es ist sehr schade, diese ganze Situation mit der Corona-Liefer, also mit dass der gesamte Welthandel außer Kontrolle geraten ist, hat Sri Lanka sehr stark betroffen, weil Sri Lanka war beispielsweise ein Land, wo Schiffe Zwischenstopp gemacht haben und Sachen abgeladen haben und so eine günstige und billige Warenversorgung aus dem Ausland auch sichergestellt haben. Das Ganze ist mit Corona weggefallen, weil die Schiffe entweder nicht mehr gefahren sind oder einfach direkt weitergefahren sind, weil sie priorisierte Häfen angelaufen haben und wo sie höhere Frachtkosten durchbringen konnten, da sind sie hingefahren und gerade solche Sachen wie ärmere Länder halt mit solchen Sachen wie Zwischenstopps subventioniert mit billigen Waren zu versorgen, hat einfach nicht mehr stattgefunden. Dann gab es auch noch einige weitere Umweltkatastrophen, Missernten. Das Land ist in den letzten Jahren sehr gebeutelt worden und es hat mittlerweile, wie gesagt, es ist sehr schade. Bürgerkrieg steht bevor, Wer weiß, ob wir bald da eine internationale Stabilitätsmission fahren müssen. Weil, wie gesagt, Sri Lanka ist vielleicht nicht das wichtigste Land, aber es ist ein ziemlich bevölkerungsreiches Land. Und strategisch liegt es halt an sehr vielen Frachtschifffahrtsrouten, wenn wir eine Situation wie beispielsweise mit Somalia hätten. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die somalischen Piraten. Interessant, gerade ist die EU-Militärmission der Piratenabwehr ist ja jetzt gerade ausgelaufen. Fällt mir gerade im Hinterkopf der Zusammenhang ein. Also vielleicht haben wir eine ähnliche Situation wie in Somalia mit Piraten, dass der Staat sich teilt oder ja, wird auf jeden Fall sehr unangenehm werden, wenn da, ihr werdet sehen und ihr habt es zuerst gehört. Kamerun ist auch nicht schön, was da im Moment läuft. Aber die Situation hat sich schon wieder ein bisschen beruhigt, weil die mittlerweile auch Nahrungsmittellieferungen bekommen haben aus Kasachstan wieder. Kasachstan tut sich sehr positiv hervor in dieser ganzen Verteilungskrise mit den Lebensmitteln, muss man wirklich sagen. Hätte man gar nicht erwartet. Ja, was sind kritische Infrastrukturen? Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, in Deutschland sind im Jahr 2009 hat es eine im Rahmen einer Gesetzes, wie heißt das nochmal, das Gesetz für BSIG, Bundesinfrastrukturgesetz, klar. Da wurden im Endeffekt 9 Sektoren der Wirtschaft definiert, die kritisch sind, kritische Infrastruktur, das ist Energie, Gesundheit, Informationstechnik, Telekommunikation, Transport und Verkehr, Medien und Kultur, ne, wichtig, Wasser, Finanz- und Versicherungswesen, Ernährung, Staat und Verwaltung. So, und jetzt könnt ihr mal überlegen, von diesen ganzen Sektoren, wo haben wir Krisen in den letzten Jahren gehabt? Energie? Check. Gesundheit? Check. Informationstechnik und Telekommunikation? Ja, Cyberangriffe, Sicherheitswarnungen, Sachen werden gehackt. Okay, vielleicht Transport und Verkehr, check, check, check, check, auf jeden Fall. Medien und Kultur, wer was behauptet, ist Fake News. Beim Wasser läuft es noch bei uns sehr gut. Das muss man wirklich sagen, mit der Wasserinfrastruktur haben wir relativ wenig Probleme, außer dass halt sehr viele Kanalleitungen erneuert werden müssen. Und da gibt es halt die Frage, müssen das Grundstückseigentümer bezahlen oder muss das der Staat bezahlen oder die Stadt, die Kommune, das Land? Finanz- und Versicherungswesen, ja, da war ja auch was in den letzten Jahren, ne, too big to fail und so. Ernährung, passt, läuft gerade. Und dann haben wir noch Staat und Verwaltung. Und ich meine, Staat und Verwaltung, die befinden sich an sich in einer Dauerkrise, was Personalmangel angeht und Unterfinanzierung und so weiter und so fort. Aber hier geht es im Endeffekt auch eher darum, gibt es Einflüsse von ausländischen Akteuren oder kriminellen Akteuren, auch vorhin diese Meldung, diese Sicherheitsmeldung an die Wirtschaft, das ist halt auch im Rahmen dieser Kritis-Angelegenheit rausgegangen. Und ja, das einfach nur als kleiner Überblick, was sind die kritischen Infrastrukturen. Ich habe ja schon ein paar Sachen angesprochen. Ich werde hier noch ein bisschen mehr über Infrastrukturen später sprechen. Und der Punkt ist auch der, dass im Krisenfall unter diesen Kritis-Kriterien explizit auch Unternehmen gelistet sind, die priorisiert werden bei eventuellen Verteilungsproblemen und so weiter. Spielt ja jetzt bei Benzin und Gas beispielsweise eine Rolle, spielt aber vielleicht auch eine Rolle, wenn es um Energiebeschränkungen oder welche Energienetze müssen stabilisiert werden und sowas. Da spielt das auch nochmal eine Rolle. Und das einfach nur als Hinweis. Ja, hier haben wir eine Auflistung der Welt über Infrastruktur, Probleme in Nordrhein-Westfalen explizit. Staubersanierung, wo es in Nordrhein-Westfalen bröckelt. Gehen wir einfach mal ganz kurz durch mit den Summen. Sportanlagen, 6,5 Milliarden Euro haben wir im Investitionsstau. Also 6,5 Milliarden Euro hätten wir schon quasi investieren müssen, haben wir aber aufgrund von Priorisierung im Haushalt nicht gemacht. Und 300 Millionen Euro werden bis Ende 2022 von NRW und Bund und allen Beteiligten auf dieses Loch gestopft. Autobahnen und Brücken, ein riesiger Punkt, komme ich gleich nochmal separat zu. Schifffahrtskanäle. Ja, wir haben 380 Kilometer Schifffahrtskanäle, von denen sind 35% sanierungsfähig, sanierungsfällig und bis 1,5 Milliarden sollen investiert werden bis 2031, also in den nächsten 10 Jahren. Das sind 150 Millionen Euro pro Jahr. Investiert müsste das Zehnfache und es wird auch, also das sind alles im Endeffekt nur Notfallprogramme, um die Infrastruktur am Laufen zu halten. Großartig saniert wird da nicht viel. Und das größte Problem hier ist, wie es auch in anderen Sektoren ist, nicht mal das Geld. Es könnte mehr Geld bereitgestellt werden, aber es gibt einen akuten Personalmangel und einen Unternehmensmangel. Also es gibt nicht genug Unternehmen, die dazu in der Lage sind, diese Kanäle zu bauen und zu sanieren, weil das Know-how fehlt, weil zu wenig Ingenieure da sind und weil es einfach kein Unternehmen gibt, die diese Fähigkeiten haben. Da gibt es ein sehr großes Programm. Das ist bestimmt ein zunehmendes Problem. Ja, da gibt es ein sehr großes Programm, wo solche Unternehmen gefördert werden sollen. Die ganzen Rahmenbedingungen sind noch nicht so ganz klar. Aber es gibt kein Problem, ich Fachkräfte machen. Hochschulen, ja, 30 öffentliche Hochschulen mit über 600.000 Studierenden gibt es in Nordrhein-Westfalen. Und hier haben wir einen Investitionsstau von 9 bis 15 Milliarden Euro, ne, was hätte ausgegeben werden müssen. 2 Milliarden Euro sind eingeplant für die nächsten 5 Jahre. Wunderbar. Das Schienennetz, bis 2029 werden 86 Milliarden investiert. Das ist jetzt im Gegensatz zu den ganzen anderen Sachen eine größere Summe. Hier geht es auch um bundesweit, nicht nur Nordrhein-Westfalen. Das waren alles bis jetzt nur Zahlen für Nordrhein-Westfalen. Ja, jetzt geht es mal für ganz Deutschland. Das ist auch wirklich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Es werden weiterhin mehr Strecken stillgelegt, als sie saniert werden. Was natürlich dazu führt, dass beispielsweise halt Schienennetze ausfallen und Busersatzverkehre eingerichtet werden müssen, gerade in ländlichen Gegenden. Kennt man ja vielleicht aus dem Alltag selber. Schwimmbäder, ja. Okay, 950 Millionen Euro Stau bei 1335 Schwimmbädern, also knapp unter 1 Million pro Schwimmbad. Jetzt könnt ihr euch aber überlegen, wie viel eine Sanierung von so einem Schwimmbad kostet und ob das eine realistische Schätzung ist. Das ist der einzige Kommentar, den ich dazu gebe. Kommen wir zu den Schulen. Wer ich frage mich ja nochmal mit der Bahn ganz kurz. Also das Bahn, wir wollten sie auch so fördern unbedingt. Und da haben sie doch gesagt, die müssen alles drauf umsatteln und so. Das war doch so eine grüne Idee jetzt auch nochmal vor der Wahl extra, die sie da ausgepackt haben. Ja, das scheitert an der Realität. Ja, ne? Es werden schon 86 Milliarden. Nein. Tatsächlich, ne? Aber es reicht an allen Ecken und Enden nicht. Und es reicht eben nur, es ist gar kein Geld dafür Modernisierung. Genau das Thema, was du angesprochen hast. Oder neue Strecken erschließen. Es geht nur darum, es wird sich auf die Kernstrecken konzentriert und die werden am Laufen gehalten und sehr viel wird stillgelegt. Und das ist die traurige Realität. Und ganz genau, wie du gesagt hast, steht der Absicht des Verkehrsmanagements absolut entgegen. Ja. Ja, und die Schulen, ich denke mal, jeder unserer Zuhörer kann seine ganz persönlichen Stories über die Sanierungsbedürftigkeit der diversen Schulen erzählen, die man so durchlaufen ist in seiner Karriere. Mindestens 10 Milliarden Euro Sanierungsstau in NRW, das ist auch nur eine Schätzungszahl. Und das ist einfach nur einfach mal die geballte Infrastrukturapokalypse mal kurz vor Augen geführt. Und hier geht es nur um, hier Stromnetz ist da noch gar nicht mit drin beispielsweise. Und das Thema Autobahnen und Brücken war hier explizit ausgeklammert, weil alle staatlichen Anfragen immer gesagt wurden, okay, wir machen da ja bald einen Brückengipfel und da werden wir die ganzen Sachen klären. Deswegen wartet doch mal, bis wir da Ergebnisse bekommen. So, der Brückengipfel hat jetzt stattgefunden und da ist auch eine Bilanz erstellt worden. Ich habe hier nur die Überblickseite mal hingestellt. Es gibt da auch ein Dokument zu, das habe ich aber einfach nicht archiviert bekommen. Deswegen nehmen wir jetzt damit mal vorlieb. Aber de facto ist es so, dass wir um einfach ein paar Zahlen zu nennen, was die Brücken angeht, 2/3 aller Brücken sind sanierungsbedürftig. Punkt. So, 2/3 müssen nicht sofort ausgebessert werden, aber müssen perspektivisch über die nächsten 5 bis 10 Jahre saniert werden, weil sie sonst einfach nicht mehr befahrbar sind, im Rahmen, wie sie derzeit genutzt werden. Was einfach eine massive Zahl ist und das wird auch einfach an der Realität scheitern. Wir können das Problem gar nicht mit Geld zupflastern, weil wir auch hier das Problem haben, was ich vorhin gesagt habe, aber noch in einer viel größeren Dimension. Bei den Wasserkanälen ist es so, was noch eine relativ überschaubare Anzahl von Infrastruktur ist, im Gegensatz zu Autobahnbrücken, dass da nicht genug Firmen vor Ort vorhanden sind, dass nicht genug Personal vorhanden ist, dass nicht genug Maschinen vorhanden sind, um das physisch umzusetzen. Deswegen gibt es da einen riesigen Bedarf an staatlichen Zuschüssen. Dass die Industrie muss erstmal aufgebaut werden, dass man überhaupt in der Lage ist, die Sachen zu reparieren. Und bei den Autobahnbrücken ist es genau das Gleiche. Wir können die Brücken nicht reparieren, wir können das Problem gar nicht mit Geld zukleistern, weil wir haben nicht das Personal, wir haben nicht die Maschinen und wir haben nicht die Unternehmen, die die Befähigung haben, die fähig sind, das durchzuführen. Deswegen muss da auch erstmal ein jahrelanges Investitionsprogramm des Bundes laufen, um Wirtschaftsunternehmen aufzubauen, die diese Aufträge überhaupt durchführen können. Und Leute müssen ausgebildet werden an Universitäten und so weiter. So, jetzt nochmal die Zahlen. 23.395 wurden hier analysiert. Davon sind knapp 9.000 in einem Zustand, dass sie nicht in den nächsten 15 Jahren erneuert bzw. saniert werden müssen. Ganz aktuell müssen 1274, die sind kurz vorm Einstürzen, das heißt, die sind, an denen wird entweder jetzt gerade gearbeitet oder die werden stillgelegt. 2287 müssten theoretisch stillgelegt werden, sind jetzt unter Sondermaßnahmen, heißt nur eine Spur befahrbar, man darf nicht so schnell drüber fahren. Und 8922 sind in einem Zustand, dass sie rein theoretisch saniert werden müssen, aber man guckt einfach mal, wie lange man noch auf der Substanz fahren kann. Ist eine sehr ernüchternde Sache, wenn man sich die Zahlen mal anguckt. Ja, also und da geht es halt auch immer darum, dass man in jeder Stufe immer sagt, okay, bevor wir das jetzt komplett schließen oder können wir nicht mal vielleicht eine Verkehrsregelung machen, dass nur die Hälfte der Autos drüber geleitet werden, dann können wir es vielleicht noch 5 Jahre länger fahren, bevor wir es wirklich sanieren müssen, aufgrund gesetzlicher Regelungen und so weiter und so fort. Das ist halt unter dem Sicherheitsaspekt bedenklich, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und wie gesagt, es werden von 4,5 Milliarden Euro, die dieses Jahr in das Problem gesteckt werden, werden wahrscheinlich nur 1,6 Milliarden überhaupt umgesetzt werden können, aufgrund der Personal- und wirtschaftlichen Kompetenzprobleme, die ich gerade genannt habe. Es ist wirklich paradox, dass man kann das Problem nicht mit Geld zukleistern. Es ist jetzt schon mehr Geld für die Instandsetzung und Sanierung der Brücken bewilligt und zurückgelegt worden, als überhaupt abgerufen werden kann. Weil die Kompetenz fehlt. Und es hat natürlich extreme wirtschaftliche Folgen. Die Sperrung da der A45 hat ja für ein paar Schlagzeilen gesorgt, weil die LKWs da jetzt durch Wohngebiete fahren müssen und so weiter und so fort. Und das ist natürlich ein krasser wirtschaftlicher Schaden für die gesamte Region und auch darüber hinaus, weil die einfach von der Infrastruktur abgekoppelt sind. Schiene ist keine Alternative aus den Gründen, die ich gerade genannt habe. Es ist sehr frustrierend, sich mit Infrastruktur zu beschäftigen. Ja, es hat eine Situation gegeben vor einer Woche, die es so in Deutschland noch nicht gegeben hat. Und zwar, Unterversorgung des Stromnetzes führte zu Stopp des Schienengüterverkehrs. Bahnen haben ja ein anderes Stromnetz, als wie wir als Normalsterbliche benutzen. Ja, die haben eine andere Frequenz, die haben nicht 50 Hertz, sondern 16 2/3. Und das bedeutet, die brauchen eigene Kraftwerke. Bahnkraftwerke, Bahnstrom sind meistens tatsächlich Kohlekraftwerke. Und 1/3 haben die Transformations... Stationen, die halt den normalen 50-Hertz-Strom auf 16 runter transformieren und das wird dann eingespeist in das Bahnstromnetz. Also wenn ihr an den Zügen irgendwie lest, mit 100% Ökostrom betrieben, das ist alles nur eine reine Herumrechnerei, ja, nur so nebenbei. Wenn der ganze grüne Strom zum Personenverkehr zugerechnet wird und der ganze böse Strom wird dem Güterverkehr zugerechnet, ja, normalerweise gibt es diese Unterscheidung nicht. Deswegen ist das, was jetzt passiert wird, hat auch für sehr hohe Wellen in den Verbänden gesorgt. Zitat, sollte die DB pauschal den Güterverkehr angehalten haben, wäre das ein absolutes Novum. Der Güterverkehr ist nicht der Wurmfortsatz der Eisenbahnbranche, er ist systemrelevant für die Industrienationen der Versorgung der Bevölkerung. Was nämlich passiert ist, ist, der Personenverkehr wurde einfach weitergefahren, aber der Güterverkehr wurde gestoppt. Nur der Güterverkehr wurde gestoppt für mehrere Stunden. Das gab es so noch nicht. Das ist normalerweise auch nicht im Sinne des Erfinders. Normalerweise gibt es Steuerung von den Zügen, Steuerung von energieintensiven Anfahrts- und Beschleunigungsprozesse, Absenkung der Höchstgeschwindigkeit von ICE-Zügen, kurzfristige Fahrplanänderungen, Verschiebung von Leerfahrten und jetzt habe ich es leider weggemacht, aber ja, sowas wie Überlieferung von, ne, ein leerer Zug wird nach Berlin gefahren, weil man weiß, es fahren mehr Leute von Berlin an dem Wochenende nach Hause, weil Wochenende ist. Mhm. Solche Sachen müssen ja auch geplant werden und wie gesagt, das ist halt schon wirklich ein Armutszeugnis. Es ist wohl Folgendes passiert, es wurden mehrere bahneigene Kraftwerke wurden gewartet, deswegen musste sehr viel mehr Strom aus dem normalen Netz gezogen werden. Dann sind mehrere von diesen Transformationsstationen ausgefallen, es gab eine Überlastung des Netzes und ja, Peng. Gab es in der Art noch nie. Und was es auch noch nie gab, dass wenn mal ein Mangel herrscht, der normalerweise nicht so eine Größenordnung hat, dass dann unterschieden wird, okay, halten wir den Personenverkehr an oder halten wir den Güterverkehr an. Ja, weil man kann wirklich in der Situation nur sagen, das muss eine politische Entscheidung gewesen sein, da gibt es keine anderen Gründe für, da wollte man wirklich sagen, okay, wenn die Bahn sagen muss, tut mir leid, du kannst nicht mit dem Zug jetzt fahren, weil gerade Stromausfall ist, fällt das den Leuten auf und beim Güterverkehr fällt das nicht so auf. Gut, es war auch mitten in der Nacht, wo die ganze Sache gewesen ist. Deswegen wären wahrscheinlich gar nicht so viele Personenzüge davon betroffen gewesen. Aber es müssen ja auch erstmal die Personen da sein, wo die Güter dann abgeladen werden müssen. So finde ich, hat das auch immer einigermaßen Sinn. Ja, ich meine, vielleicht machen die es ja bald so, dass sie an die Personenzüge einfach ein paar Güterwaggons dranhängen oder so. Ja. Ja, können die gleich ausladen, wenn die ankommen. Ja, also da braucht man innovative Lösungen und das einfach nur, ja, das System wird auch wirklich auf Verschleiß gefahren und ist auf Kante genäht. Normalerweise müsste man da Redundanzen haben und Redundanzen und nur weil zwei von, ich weiß jetzt nicht, wie vielen Kraftwerken gewartet werden und eine Großtransformationsstation ausfällt, dürfte sowas nicht passieren. Da müssten mehr Kapazitäten vorhanden sein. Wir wollen so irgendwie Geheimtransporte machen nachts oder so, dass das keiner mitkriegt. Weiter zu Kapazitäten. Hier einfach nur kurz angesprochen, die Gasspeicher in Deutschland. Habe ich ja schon gesagt, rein physisch wird es ein Problem sein, die bis nächstes Jahr wieder auf einen Füllstand zu bekommen, dass sie nicht leer sein werden, wenn wir besonders viel Gas benutzen werden. Das funktioniert ja im Endeffekt so, zu gewissen Zeiten des Jahres verbrauchen wir mehr Gas, als just in time aus dem Ausland geliefert werden kann. Deswegen haben wir die Gasspeicher, das ist keine Notreserve, das ist eine normale operative Reserve. Und deswegen müssen halt aus den Gasspeichern zusätzliche Kapazitäten freigegeben werden, dass alles halt genutzt werden kann in Deutschland weiterhin. So, jetzt hat es da auch technische Probleme gegeben, viele Wartungsarbeiten, einige, gerade gibt es vor allem ein Problem, Ersatzteile für Pumpen zu bekommen, um die Speicher voll zu pumpen und nicht voll zu pumpen. Und jetzt haben wir die zusätzliche Situation, dass die Gasspeicher nicht mehr in der normalen Geschwindigkeit voll gepumpt werden können. Das heißt, das Problem verschärft sich noch mehr. Hier ist eine Grafik, da kannst du ein bisschen runterscrollen, da kann man nicht so viel sehen, aber ich kann zwei, drei Sachen vielleicht dazu sagen. dann ist das auch schon gut. Nur das Thema ist ja immer im Umlauf, deswegen wollte ich ja nochmal drauf eingehen, weil ich ja schon gesagt habe, wir werden da im nächsten Jahr ein Problem bekommen und da können wir drei Liquid-Gas-Terminals neu bauen, wird trotzdem nicht klappen. So schlimm. Ja, die wenn der Winter kalt wird oder was? Da müssen andere Notlösungen gefunden werden bis nächstes Jahr. Und hat alles nichts mit Russland und sonst ja, was. Schiefergas gar nichts drumherum. Die könnte in wenigen Wochen fertig sein, habe ich noch gelesen die Woche. Könnte man da anfangen zu zapfen. Also es gibt eine Maximalkapazität, wie viel Gas eingefüllt werden kann und wie viel rausgenommen werden kann. Und diese Kapazität ist weiterhin eingeschränkt. Also wird Probleme bekommen, es sei denn, es wird halt nur noch die Kritis-Infrastruktur beliefert. Und ansonsten muss man auf Gas verzichten. Hier sehen wir maximale Einlaufkapazität sind 2500 in dem Fall. Und ja, wir haben in den letzten Monaten, sieht man also einen kleinen Spike, wo halt die Krise angefangen hat, man weniger Gas verbraucht hat und dann gesagt hat, okay, wir leiten jetzt mehr Gas ein in die Speicher, um zu versuchen, dieses Problem doch irgendwie zu umgehen oder dass das Problem nicht so stark wird. Das hat auch eine Zeit lang gut funktioniert, aber man sieht am Ende den Abfall wieder auf Vorkrisenniveau und das ist rein technisch bedingt, weil Anlagen ausgefallen sind und die Ersatzteile fehlen, sie zu reparieren. Ja, Greenpeace, Ripple, Lobby to move Bitcoin away from proof of work. Ja, Ripple ist ja ein, ich werde jetzt nicht sagen Konkurrent zu Bitcoin, aber ist ein ähnliches System im weitesten Sinne. Allerdings fahren die einen Ansatz, dass die mit Bankenpartnern kooperieren und mit verschiedenen Banken ein Netzwerk aufbauen, während Bitcoin ja so gesehen auf diese Infrastruktur nicht angewiesen ist, sondern komplett separat davon läuft. Und hier hat sich jetzt ein prominenter Klimaaktivist hat 5 Millionen US-Dollar in die Hand genommen und mit Greenpeace zusammen einen Lobbyistenversuch gestartet, um quasi wen auch immer von Bitcoin zu überzeugen, dass man doch bitte das ganze System umstellen soll, dass Proof of Work nicht mehr als Standard gilt, um diese Zahlung zu verifizieren. Da geht es halt um das Bitcoin-Mining, wo das ja sehr strom- und energieintensiv ist. Das soll runtergefahren werden. Und erstmal, wer soll das ändern? Da müssten sich ja Leute mit Bitcoin zusammensetzen und sagen, okay, unser Teil des Netzwerks forkt sich jetzt von den anderen irgendwie ab. Ganz platt ausgedrückt. Da muss man gar keine Lobbyarbeit machen, da kann man einfach Bitcoin kaufen, das selber machen. Na gut, das kriegt man natürlich nicht mit 5 Millionen US-Dollar hin. Deswegen geht man vielleicht den Weg. Wenn das Proof of Work nicht mehr Teil des Bitcoin-Standards ist, dann ist das nicht mehr Bitcoin. Dann ist das irgendwas anderes, aber es ist halt nicht mehr Bitcoin. Es ist ein total wichtiger Teil der ganzen Technik, wie das funktioniert, um es platt auszudrücken. Und deswegen ist es eine sehr schöne, reine Kampagne von Greenpeace, um Strom zu sparen, aber unter Beteiligung von Ripple, wie gesagt, im weitesten Sinne ein Konkurrent für Leute, die sich halt mit Krypto, also für Unternehmen, die überlegen, Krypto irgendwie einzusetzen für ihre verschiedenen Belange. Finde ich einfach lustig, dass Greenpeace sich da so vereinnahmen lässt, um Wirtschaftspropaganda zu betreiben. Weil, wie gesagt, mit Umweltschutz hat das nichts zu tun. Ja, man kann generell Bitcoin kritisieren deswegen, aber zu sagen, Bitcoin schneid dir mal was aus deinem eigenen Fleisch, das ist rein technisch nicht, das ist einfach Blödsinn, sowas zu fordern. Naja, aber wir können ja auch nicht darüber hinwegsehen, dass es auch völliger Unsinn ist, Energie zu verschwenden und Cryptocurrencies zu schürfen. Ja, diese Diskussion kann man führen, ne? Aber dann muss man das System generell kritisieren, dazu sagen, wir müssen Bitcoin verändern, das ist wirklich lachhaft. Ja, es zeigt einfach nur, wie tief Greenpeace gesunken ist, meiner Meinung nach, ehrlich gesagt. Einfach die ganzen Spekulantenläden zumachen. Klick, klack. Ja, sonst sind wir nämlich bald im Jahr 2026. Soll ja nur noch 4 Jahre hin sein, habe ich gelesen. Und dann wird schon jeder von uns im Schnitt 1 Stunde, 30 Prozent, jeder von uns 1 Stunde im Metaverse rumhängen. Also hat dann so eine dämliche VR-Brille auf. Und statt halt eine E-Mail zu schreiben oder auf Discord zu gehen, läufst du dann halt irgendwie in das Atrium eines schönen Gebäudes und triffst da den Mammon und verabredest dich mit dem irgendwie einen Trinken zu gehen am nächsten Abend. Warte schon jetzt darauf, dich. Ja, und das ist ein Artikel vom World Economic Forum, wie sich das vorstellt. Also wir werden da so zum Teil auch leben. Da ist eine schöne Grafik. Da Grüße gehen raus an den Abel. Schöne Grafiken hat er ja auch mal gerne gesehen. Und ich finde diese hier besonders toll. Also die Elemente des Metaversums. Da haben wir dann zum Beispiel die vom Price schon öfter erwähnte digitale Währung, den digitalen Marktplatz, NFTs. NFTs. Really, oh mein Gott. World Economic Forum, NFTs. Mhm. Infrastruktur, Device Independence. Ich glaube, das bedeutet, du wirst keinen Rechner besitzen. Du wirst es prima finden oder so. Du hast nur noch so einen Thin-Client zu Hause. Ich hätte es jetzt auch ein bisschen als Avatar-Funktion verstanden, sodass der Sachen für dich schon mal machen kann oder so. Gaming natürlich, klar. Digital Assets. Natural Language Processing, also dass du einfach mit dem Computer sprechen kannst. Digital Humans. Ich würde es eigentlich gar nicht wissen, Herr Schwab. Bitte erzählen Sie mir nicht mehr davon. Social Media, Workplace, Online Shopping, Concerts, Social and Entertainment Events. Und das alles zusammen zischt wie die Elektronen in der Grafik um das Metaverse herum. Und du mittendrin 1 Stunde am Tag. Es wird eine virtuelle Ökonomie geben, inklusive digitalen Währungen und NFTs, sagt der Spezialist. Also heiße Luft. Präsentiert vom World Economic Forum. Und man wird da Land kaufen, virtuelles Land. Und man wird das wieder verkaufen. 3 NFTs für 7 Bitcoins. Vielleicht ist das die Idee vom Schwab, dass unsere ganzen, also dass wir dann da, also wie in Minecraft, uns ein Haus bauen. Ja. Da unsere Heimat ist. Der Punkt Infrastruktur. Da möchte ich hier in dem Kontext auch noch was sagen. Den muss man zweigleisig sehen. Einerseits muss natürlich, wie ihr gerade gesagt habt, wenn ihr nur noch Thin Clients benutzt, dann muss die digitale Infrastruktur ausgebaut werden, damit das Internet diese Kapazität überhaupt bringt. Ja, also die gesamte Rechenleistung in die Cloud auszulagern, setzt natürlich voraus, dass du eine stabile Internetleitung hast und so weiter. Und ja, wenn du digital durch die Landschaft reist, dann brauchen wir ja nicht mehr so viel Infrastruktur, so viele Straßen, so viele Schienen, so viele, ganz viele Sachen, die ich gerade gesagt habe, die alle an sich repariert werden müssen, wenn man die benutzen möchte. Den Warentransport klammert das natürlich komplett aus, aber vielleicht brauchen wir auch gar nicht so viele physische Waren, weil wir haben ja digitale Waren, ne? Wir wollen ja vielleicht nicht, uns reicht ja unsere Couch und der Fernseher und der Computer. Wir müssen ja keine Möbel einstellen. Wir wollen die Möbel ja nur in unserem digitalen Haus haben. Ne? Also kann man da vielleicht sehr viel an der Infrastruktur sparen. Und ja, das ist im Endeffekt auch ein Plan. Weil unter dem Thema Umweltschutz ist es doch geboten, den Menschen zu zeigen, dass sie glücklich sein können mit nicht physischen Produkten. Es ist quasi eine Verpflichtung von uns. Wir wären Unmenschen, wenn wir die Menschen nicht darauf hinweisen würden. Ja, das Metaverse ist dann ein Mittelding, ne? Warum sehe ich uns eigentlich auf so einem Stuhl aus Idiocracy sitzen? So einer Mischung aus Scheißhaus und Sessel mit einem Fernseher eingebaut und komisch. StudiVZ, nur halb gebaut und die Autos fahren rüber und fallen runter. Vielleicht ist es genau das. Warum? Weiterbauen, brauchen wir doch nicht mehr. Der Gipfel der Nachhaltigkeit, würde ich sagen. Hat also der StudiVZ nicht mal, warte nicht, der Verlag mal für geboten oder so, das ist Holzbrink? Oder nicht was? Totgesagte leben länger. StudiVZ ist endlich tot. ja. Ja, Ende die sollten ja letztes Jahr schon abgeschaltet werden. Aber aufgrund des Protests der Gaming-Community wurde das ursprünglich geplante Ende 2021 nochmal verschoben. Ja, ja, ist mir irgendwie gar nicht so aufgefallen, dieser große Protest der Gaming-Community. Habt ihr das mitbekommen? War vielleicht nur ein Versuch. Ne? Wahrscheinlich wollten da einfach nur Leute gucken, wie lange sie den einreden können, dass es noch Sinn macht, das weiterzulaufen zu lassen, oder wie? Ja. Aber Netzwerke seien technisch so veraltet, dass eine Modernisierung unwirtschaftlich ist. Darum wird es jetzt abgeschaltet. Ja, was haben die denn die letzten 10 Jahre gemacht? Die hätten doch da schon mal dran arbeiten können. Ja. Ja, die machen das, was wir mit den Brücken machen. Ne? Bis zum letzten Ausnutzen und Fahren, bis es einfach gar nicht mehr geht. Und jetzt ist es hinüber, ne? Ja, toll. Ja, es könnten ja ganz viele Russen sich irgendwie Konten da machen und ausnutzen oder irgendwie so eine Begründung wird es bestimmt auch gegeben haben. Ja, aber ein bisschen Nostalgie, StudiVZ. Normalerweise ist es ja auch tatsächlich so, dass solche Social Networks in irgendeiner Form immer weiter existieren. MySpace kennt ihr vielleicht noch, gibt es ja auch noch. ja, aber StudiVZ ist jetzt abgeschaltet und alle Daten sind quasi auch damit nicht mehr aufrufbar, was halt auch ein Novum ist in der ganzen Social-Media-Landschaft. Und ja, ich erinnere mich noch gut an die Anfangszeiten von StudiVZ. Das war tatsächlich am Anfang recht sinnvoll, bevor es dann halt Überhand genommen hat und die Leute nur noch online auf Facebook miteinander kommuniziert haben. StudiVZ war am Anfang eine schöne Bereicherung für das Sozialleben. Facebook, okay, da kann man sich streiten, ob das eine Bereicherung ist fürs Sozialleben. Ja, dann zeigen, dass es wichtig ist, sich Archivlinks zu machen. Archivlinks. Weil alles mal verschwinden können. Ne? Kannst du dir mal komplett StudiVZ noch schnell runterziehen, vielleicht. Zum Beispiel. Da gibt es ja schon viele Gründe, um Leute zu canceln, die jetzt weg sind. Ja, das könnte gefährlich sein, dass wir da einfach Material verlieren, was man hinterher noch gegen politische Gegner benutzen könnte. Ja. Und China cancelt Satelliten. Ja, Weltraumschrott ist ja ein riesiges Thema. Und im Endeffekt ist es so, dass verschiedene Staaten auch und Firmen Projekte haben, um Weltraumschrott zu entfernen. Ja, gibt es ganz viele interessante Konzepte, die teilweise auch Hand und Fuß haben. Gibt es natürlich auch viele Sachen, die nicht so realistisch sind und nacheinander auch scheitern. Und ja, China macht halt auch ein eigenes Programm und unter dem Deckmantel der Weltraumschrottentfernung haben die im Endeffekt geguckt, kann man nicht denn auch aktive Satelliten von Leuten, die wir nicht so gerne haben, auch säubern. Und da wurde halt jetzt ein Manöver beobachtet von den Chinesen, wie sie halt einen eigenen Satelliten quasi außer Gefecht gesetzt haben und entsorgt haben. Mit dieser für die Weltraumschrottentfernung gedachten Technik. Ja, Dual Use könnte man jetzt sagen. Ne? Und ich sag dazu, vorher hat China ja versucht, das so zu lösen, dass die quasi dass sie quasi Raketen hochgeschossen haben, um die Satelliten zu entsorgen, was natürlich noch mehr Weltraumschrott irgendwie erzeugt hat und zu sehr viel internationalen Aufschreien ja geführt hat. Und jetzt haben sie quasi eine in Anführungszeichen umweltfreundliche Variante gefunden, um Satelliten aus der Umlaufbahn zu entfernen. Die Umweltschützer wird's freuen. Von China lernen heißt siegen lernen. Ja. Nicht, dass hier, ne, wir müssen langsam aufpassen, ne? Noch haben sie uns nicht gefunden mit unserer Station, aber lange werden wir auch nicht mehr verborgen bleiben hier, glaube ich. Das lassen wir uns nicht gefallen. Also wenn wir irgendwann nur noch positiv von China reden, wisst ihr, was passiert ist. Ne, dann umschwirrt uns hier so ein kleiner chinesischer Greifarm. Nee. Vor denen haben wir keine Angst. Vor Chinesen? Die spionieren immer nur, ne? Ja, Leute, was eine Woche. Und es steht zu befürchten, dass die nächste nicht weniger turbulent wird. Und die übernächste. Und die überübernächste. Jetzt haben wir doch erstmal das Osterloch bald. Oder müssen wir da wirklich noch 2 Wochen drauf warten? Weißt du, wo mich das Osterloch mal... Ja, ich meine, diese Infrastrukturgeschichten, das ist ja wirklich schlechte Aussichten. Man, kannst du nicht mal irgendwas Positives dazu sagen? Ja, ich meine, das schon geil oder so. Nicht so komplett all over the place zu sein wie sonst, sondern halt die Themenpakete so ein bisschen zu schnüren, merkt ihr vielleicht. Ja. Deswegen ist es leider auch immer geballte Frustration. Ja. Das tut mir sehr leid. Wenn was Positives gibt, ich versuche mehr positive Nachrichten zu finden. Ach, das versuchen wir seit 6 Jahren oder so. Ich weiß noch, wie wir uns immer für Weihnachten vorgenommen haben. Wir machen mal eine Sendung nur mit positiven Sachen. Hat auch nie geklappt. Es gab ja sehr viele positive Entwicklungen, weniger Kindersterblichkeit, weniger Hunger und so weiter und so fort. Und leider haben sich die Trends ja in den letzten 2 Jahren umgekehrt. Ja. Ja. Ne, das ist ja auch ein Steckenpferd vom Abel immer zu sagen. Ne? Wir haben jetzt wieder so und so viele Leute vom Hunger gerettet, so und so viele Leute mit Demokratie beglückt. Ja, der Trend läuft leider gerade nicht in die Richtung. Ja, und wenn euch das alles zu sehr auf den Nerv geht, dann denkt dran, euch eine Auszeit zu nehmen. Ja, euch zurückzulehnen. Eine positive Sache diese Woche habe ich, das war das neue Album von den Red Hot Chili Peppers. Das hat mir sehr viel Freude gemacht beim ersten und zweiten Mal hören. Die anderen Sachen kann ich nicht mehr hören, dann habe ich Ohrwürmer für mehrere. Ich habe mal so eine Best-of da durchgehört. Mehrere Ohrwürmer für Monate. Das ja, aber die neue ist wirklich schön. Okay, ja, neu ist auf auch. YouTube komplett, okay. Komplett verfügbar. Ja, nice. Heißt Unlimited Love, wenn ich mich nicht irre. Höre ich da auch mal wieder rein. Früher fand ich die ja ganz gut, aber dieses Doppelalbum, was sie dann irgendwann gemacht hatten, das fand ich einfach nur langweilig. Da ist ja jetzt wieder in der Traumbesetzung mit Frusciante an der Gitarre. Ach echt? Das merkt man meiner Meinung nach absolut. Es sind wunderbare Songs und auch was Flea am Bass macht und was Frusciante an der Gitarre macht, ist teilweise wirklich absolute Spitzenklasse. Ich habe Flea noch nie so spielfreudig gehört auf einem Album. Na, da habt ihr es. Also hört Red Hot Chili Peppers, lest Knicklicht und Mieter pro Kopf, ja, geht auf thatsafespace.com, zerschmettert, was der Freiheit... Fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Ich denke mir mal ein Zettel anrechnen mit dem Spruch. Lasst euch nicht gendern, Leute. No, und dann geht in den Wald. Ja, der Wald, ganz wichtig. Okay. Aber wenn es bei euch auch geschneit hat, passt auf, wenn das Tauten euch auf den Kopf fällt. Ist auch nicht gut. Und immer schön die gute Rittersport-Hirschquelle essen. Nur mit dem echten Uran. Hirschquelle. Hirschquelle, gut. Ja, Rittersport-Hirschquelle hat mich sehr gefreut. Danke nochmal. Aber die geben ja ihre Gewinne aus den russischen Schokoladen an die Ukraine, oder wie habe ich das verstanden? Doch. Habe ich gehört, so. Keine Ahnung. Schokoladenmarxismus. Blutschokolade. Blutschokolade. Blutschokolade. Lieber schmeckt, ey. Ich fand Blutschokolade. Das Thema fand ich denjenigen, der die Fliegerschokolade im Rittersportdesign mit Pervitin gepostet hat auf Twitter. Gut, dass die Leute so verrückt sind. Immer was zu gucken. Gehabt euch wohl.